Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot Cowboy Bebop. Ja, und ihr merkt schon, ich nenne nicht einen Regisseur, wie ich das normalerweise im Opening ja mache, sondern es gibt hier nämlich mehrere Verantwortliche, sag ich mal im weitesten Sinne. Und zwar ist das eine ganz andere Folge als sonst. Und zwar gibt es dieses Mal tatsächlich einen Vergleich zwischen einem Original und einem Remake, Reboot, wie man auch immer das nennen möchte. Und dazu erkläre ich vielleicht zuallererst einmal, was haben wir denn hier eigentlich heute vor, worüber reden wir eigentlich? Cowboy Bebop ist eine Anime-Serie, die ursprünglich 1998 in Japan rauskam, bei uns dann einige Jahre später dann auch auf MTV lief tatsächlich, primär abends, lief dann immer eine Folge. Und nach 98, 2001 folgte noch ein Kinofilm dazu, der eine Story erzählt, die so mittendrin in der Serie spielt. Und es ist eine dieser klassischen Serien, die eben nicht so wie ja heute viele beliebte Sachen oder auch schon damals, so Dragon Ball oder Naruto, diese Sachen, die halt sehr, sehr lange laufen, eigentlich nie aufhören gefühlt oder dann halt einen Spin-off noch bekommen. Nee, es ist eine dieser Serien, die von Anfang an sehr limitiert war. Eben, also da gibt es einige Ableger und ja, das sind dann oft so Serien, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die anderen Serien deswegen irgendwie nicht für Erwachsene gedacht sind, aber die haben oft so den Anspruch, hey, das ist eine Limited Series, eine kleine Geschichte, die erzählen wir hier und dann ist das Ganze auch durch. Ja, warum auch immer, das manchmal möglich ist und manchmal nicht. Ja, manche wollen vielleicht auch viel längere Geschichten erzählen. Bei Cowboy Bebop ist das auf jeden Fall nicht der Fall. Der Regisseur dieser Serie und auch der das Ganze kreiert hat, ist Shinichiro Watanabe. Der hat auch viele andere Anime ja geprägt in seiner Zeit. Er hat unter anderem Vision of Escaflowne gemacht. Das war ebenfalls eine Limited Series. Und wenn ich Limited sage, dann sind das eigentlich komischerweise immer so dieselbe Anzahl an Folgen. Es sind immer so 26 Folgen. Warum auch immer, ich habe diese Zahlen nie hinterfragt. Das ist da einfach so. Vision of Escaflowne war eben sogar noch vor Cowboy Bebop, war auch etwas, was auf MTV dann letzten Endes lief, wo auch ich es letzten Endes gesehen habe. Er hat auch nach Cowboy Bebop natürlich viele Sachen gemacht. Samurai Champloo ist sein Beispiel, wo er ja mitgemischt hat oder was er kreiert hat. Er hat für die Matrix, er hat tatsächlich, als es da Anime-Geschichten am Ende gab, die Animatrix, da hat er auch eine Folge gemacht. Er hat für den letzten Blade Runner, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist, dazu gibt es drei Kurzfilme, die so ein bisschen den Hintergrund der Welt beleuchten. Und eine Kurzgeschichte davon ist tatsächlich im Anime, ja, Stil und die hat er gemacht. Also Shinichiro Watanabe ist ein Name, der in dieser Szene sehr, sehr bekannt ist und er steht für ja sehr, sehr hohe Qualität und ja, hat sich diesen Namen auch, wie ich finde, völlig zu Recht verdient. Das ein bisschen zum Background der Crew. Was ist Cowboy Bebop jetzt als Show direkt? Also es sind wie gesagt nur 26 Folgen, dann ist diese Geschichte auserzählt. Es gibt eben noch diesen Kinofilm dann drei Jahre später, der dazwischen irgendwo noch spielt. Und das Ganze ist, ja, man könnte es jetzt versuchen, grob einzuordnen als Science-Fiction, aber eigentlich macht man da schon den ersten Fehler. Cowboy Bebop ist ja so vieles und es lässt sich gar nicht wirklich so einfach greifen. Ich erzähle vielleicht so ein bisschen, was hier die Einflüsse sind. Es ist natürlich der Science-Fiction, aber es ist auch generell die ganze Filmlandschaft. Also man sieht ja in jedem Bild und auch in den Stories und wie auch die Figuren sind, sieht man, dass die ganze Crew hinter dieser, hinter der Kamera würde ich fast sagen, aber eigentlich ja, hinter den Bildern, ja, sich von allen möglichen inspirieren hat lassen. Wir haben eben zum einen den Science-Fiction, aber es ist auch kein so klassischer Hard-Science-Fiction, sondern vielleicht würde ich es, wenn ich es jetzt ganz oberflächlich einordnen würde, am ehesten noch mit sowas wie den ersten Star-Wars-Film vergleichen. Also die Zukunft, in der das Ganze hier spielt, 2071, da ist alles halt, ja, schmutzig und dreckig und verbraucht und die Menschheit ist in eine Zukunft gestartet, aber weniger ja, glamourös und auch weniger komplett kontrolliert, sondern alles ist irgendwie ja, eher auf dem absteigenden Ast, hat man das Gefühl. Aber gleichzeitig neben dem Science-Fiction kommt ja auch das Genre des Western sehr zu tragen. Also ob das jetzt die Figuren sind, wie sie sich verhalten, auch die Konfrontation, die Inszenierung von vielen Szenen. Und auch da bleibt es dann noch nicht. So, was auch noch ganz, ganz entscheidend vor allem ist, ist Noir, also auch das ist ein Genre, was hier viel mitmischt und Noir ist generell ein Genre, was schwer zu greifen ist. Wenn ihr ein Beispiel dafür wollt, das sind immer klassisch diese Detective-Stories, so der Detective, der eigentlich schon ziemlich durch ist mit seinem Leben, er ist schon richtig ja, abgeklärt und nihilistisch drauf und kriegt nochmal irgendeinen harten Fall und verstrickt sich in ganz düstere, heftige Geschichten. Da gibt es eben ja berühmte Filme, würde ich mal sagen, aus dem Genre, sowas wie Chinatown zum Beispiel oder Der dritte Mann. Also so Geschichten, wo man sagt, okay, da man lernt hier auf jeden Fall eine Subgesellschaft kennen und es geht um Illegalität. Und ein Klischee, was zum Beispiel auch aus dem Noir stammt, ist die Femme Fatale, also eine Frau, die ja dem Helden oder generell innerhalb der Geschichte irgendwem zum Verhängnis wird. Oft ist sie bildschön und oft hat Noir auch ja sehr erotische Elemente. Alles ist sehr verrucht im Noir. Und auch dieses Genre eben findet sich ganz primär auch in Cowboy Bebop. Und als letztes entscheidendes Element, wenn ich jetzt das wirklich nur grob reduzieren will, kommt auch noch ja die musikalische Ebene, die wieder eine vollkommen andere Ebene zum Teil einschlägt. Sie passt am ehesten zum Genre Noir, aber eigentlich gar nicht klassischerweise zum Science Fiction und zum Western. Und zwar wird in Cowboy Bebop die Musik des Jazz und des Swing und des Blues viel verwendet. Und dieser Soundtrack ist vor allem das, was wahrscheinlich Cowboy Bebop auch ein Stück weit so hat überdauern lassen. Und das Ganze ist eben 20 Jahre später immer noch ja ein Geheimtipp teilweise, wenn man jetzt mit Anime nichts am Hut hat. Es war für viele, glaube ich, auch ein guter Einstieg in die Szene des Anime, zu schauen, was kann diese Kunstform erzählen. Und ja, die Musik vor allem ja, hat die Zeit überstanden und hat sicher es auch möglich gemacht, dass die Serie zum Großteil übersteht, weil sie das Ganze eben zeitloser gemacht hat, weil diese Mischung aus ja eigentlich einer Musik, die ja nicht unbedingt modern wirkt, sage ich mal, das Genre des Jazz ist zwar etwas, was natürlich sich immer noch weiterentwickelt, aber also es ist jetzt nicht in der Popkultur allgemein präsent, dass überall junge Leute Jazz oder Swing oder so hören, sondern es hat ja schon eher ein bisschen was, rein vom Image her, was Altertümlicheres. Und das eben gemischt mit diesem Setting, hey, wir machen aber hier eine Science-Fiction-Erzählung, aber auch ein Western und sonst was. Und das alles in Kombination, ja, hat Cowboy Bebop einfach so einzigartig gemacht. Und man hat sich auch immer wieder über den Verlauf der Serie, ja, fast immer wieder gewehrt, nur in ein Genre abzudriften, sondern manche Folgen stechen ganz klar heraus und ganz, ganz anders. Oft passen die Folgen auch gar nicht so stark zusammen an manchen Stellen, sondern es wirkt wie ein Sandkasten, in dem man einfach rumprobiert hat und einfach gesagt hat, hey, wir haben hier so ein Set an Figuren und wir haben ja auch eine komplexe Welt eigentlich erschaffen, aber jetzt lass mal damit eben Jazz spielen, lass rumprobieren, lass einfach mal schauen, was so geht. Und manche Folgen stechen ganz stark heraus, dass sie gar nicht eigentlich mit den anderen in Verbindung zu bringen sind. Ob das jetzt vom Stil her ist oder von der Art, wie sie erzählt sind, die ganze Inszenierung. Da ist in Cowboy Bebop wirklich viel, viel, viel los. Und das könnte auch irgendwie sich nicht gut einfügen, aber eben diese Musik bindet alles am Ende zusammen. Denn die Musik bereitet einen als Zuschauer immer darauf vor, dass hier ja alles ein bisschen anders ist und kreativ und eben ja improvisiert wird. Und das passt auch zu den Figuren super und damit vielleicht ein bisschen zur Geschichte. Worum geht es ganz grob in Cowboy Bebop? Es geht um eine kleine Crew von Kopfgeldjägern. Insgesamt sind es 4 an der Zahl. Wenn man über den Verlauf der Serie sammeln sich diese 4 Figuren an. Es ist einmal Spike Spiegel, das ist unser Protagonist, unsere Hauptfigur. Er hat eine mysteriöse Vergangenheit, die sich uns als Zuschauer nur nach und nach erschließt. Also auch er hat, bevor er Kopfgeldjäger war, wohl irgendwas anderes gemacht und diese Vergangenheit holt ihn auch immer wieder ein. Und das ist auch ein zentrales Thema von Cowboy Bebop. Die Vergangenheit lässt ihre Figuren nicht los. Spike Spiegel hat seine Vergangenheit. Auch sein Partner, mit dem er ja die Serie beginnt, die beiden sind die primären Kopfgeldjäger am Anfang. Sein Partner ist Jet Black. Der ist eben auch ja ist ein Ex-Cop. Und auch da merkt man, okay, das hat wohl seine Gründe, dass er ein Ex-Cop ist. Auch da ist also viel in seiner Vergangenheit, was wohl irgendwann mal behandelt wird. Er wirkt recht zynisch und abgeklärt auch. Und letzten Endes gesellt sich dann auch eine Frau zur Crew, und zwar Faye Valentine. Und sie ist wahrscheinlich das, was ich eingangs erwähnt habe, sie ist wahrscheinlich als das Klischee der Femme Fatale gedacht. Faye Valentine ist also vor allem im Anime-Bereich bekannt, denn sie ist wirklich das Epizentrum von extrem sexualisiert gezeichneten Frauen. Also ihre Proportionen sind völlig absurd, so sieht keine Frau auf dieser Welt aus. Und auch das wird auch in ihren Charakter natürlich eingewoben. Sie wird immer wieder darauf reduziert von vielen Figuren in der Serie, dass sie eben toll aussieht. Und sie nutzt dann auch irgendwann selber einfach diese Waffen, die ihr halt gegeben sind und versucht damit irgendwo auch weiterzukommen im Leben. Aber letzten Endes ist auch sie eine tragische Figur, die viel Backstory bekommt. Aber man muss eine gewisse Menge an Zeit investieren, um ja mehr zu sehen als einfach nur eine sexualisierte Frauendarstellung. Und als 4. Mitglied kommt dann tatsächlich noch ein weibliches Mitglied, was aber ja nicht unbedingt sich so lesen lässt. Und zwar Ed, also ich habe den ganzen Namen auch nicht mehr drauf, Edward sonst was, ist ja eigentlich ein Männername, den sucht sich diese Figur selber scheinbar aus. Und das ist eine junge Hackerin, die auch deutlich jünger ist als die anderen Crewmitglieder, also ja, noch keine 20. Und ja, sie ist halt total quirlig und aufgedreht und ist eigentlich die Figur, die offensichtlich am leichtesten wirkt, weil sie eben nicht so eindeutig von ihrer Vergangenheit, ja, belastet wird. Aber auch letzten Endes hier spielt die Vergangenheit und die Herkunft eine zentrale Rolle. Das verbindet alle vier Figuren und alle vier kommen deswegen auf einem, ja, Raumschiff zusammen, auf der Bebop, wie sie heißt. Und das ist so der neue Heimathafen für diese Figuren hier. Ja, finden sie eigentlich das, was sie die ganze Zeit suchen, eben einen Ort, an den sie gehören. Und das ist auch das zentrale Thema von Cowboy Bebop, dieses, ja, inwiefern lässt uns unsere Vergangenheit nicht los, inwiefern können wir, sind wir auch frei davon oder können uns davon befreien? Und ja, wo finden wir vielleicht auch irgendwo einen Sinn im Leben oder zumindest einen Ort, an den wir gehören? Und das passt natürlich dann wiederum gut in Science Fiction, denn die Welt von Cowboy Bebop spielt im Jahr 2071. Und hier ist einiges passiert mit der Menschheit. Also zuallererst, das wird alles übrigens nur am Rande überhaupt erklärt. Also Cowboy Bebop ist eine Serie, die sehr davon lebt, dass man interpretiert und zwischen den Zeilen liest. Und wir kriegen nicht am Anfang einen Monolog, der irgendwie 20 Minuten lang uns erzählt, wie diese Welt funktioniert, sondern das alles gibt es im nach und nach wird das halt so aufgetischt. Aber man kann es teilweise auch komplett ignorieren, wenn man will. Das Einzige, was einem sicher klar ist, ist auf jeden Fall, die Menschheit hat das interstellare Reisen ein Stück weit vereinfacht, indem sie sogenannte Gates gebaut hat. Das sind einfach ja so Tore, die eben zusammengeschlossen werden und dadurch kann man ja durch eine Paralleldimension deutlich schneller durch das Sonnensystem reisen. Die ganze Serie spielt auch nur in unserem Sonnensystem und obwohl es eigentlich sich dafür anbietet, gibt es in Cowboy Bebop auch keine anderen Kulturen im Sinne von Aliens oder so, sondern es ist einfach die Menschheit, die sich über das Sonnensystem ausgebreitet hat. Die Menschen leben auf dem Mars, auf der Venus, whatever, auf verschiedenen Planeten im Sonnensystem. Und das alles liegt auch daran, dass die Erde eigentlich unbewohnbar geworden ist. Ja, eben da ist eben eins dieser Transportgates ist ja explodiert und dadurch ja wurde die Erde stark in Mitleidenschaft gezogen. Aber wie gesagt, all das, was ich jetzt hier schon erzähle, ist überhaupt nicht in den ersten zwei, drei Folgen so klar. Es wird immer mal wieder erwähnt von den Figuren und teilweise sehen wir es dann auch. Aber es ist auf jeden Fall eine Serie, die mehr darauf setzt, dass man es fühlt und dass man gar nicht unbedingt die Welt komplett erklären kann und alles versteht, was in dieser Welt vor sich geht, sondern dass man einfach ein Gefühl dafür bekommt, die Menschheit ist auf jeden Fall ja zersprengt worden, so eben jeder, also sie leben auf verschiedenen Planeten und alles hat so ein bisschen was, ja, so was Tragisches. Also wahrscheinlich dadurch, dass die Menschheit an völlig verschiedenen Orten lebt, gibt es kein Zusammenhörigkeitsgefühl, es gibt auch kein klares Ziel mehr, es gibt keinen, ja, keiner hat mehr den Ort seiner Heimat im Grunde, obwohl es noch Menschen gibt, die auf der Erde leben. Aber alle sind so ein bisschen ziellos und versuchen einfach nur ihr Glück zu finden. Und das eignet sich natürlich super auch für den Plot dieser Kopfgeldjäger. Eben in dieser Gesellschaft ist es so, dass diese Kopfgeldjäger ja im Grunde von der Regierung legitimiert wurden, weil eben durch dieses Reisen zu anderen Planeten, dadurch wurde auch die Kriminalität natürlich neu befeuert und hat neue Wege gefunden. Und dann musste man auch versuchen, irgendwie dem, ja, mit einem Rechtssystem nachzukommen. Und so hat man eben dann im Grunde das Kopfgeldjägertum ja allgemein gültig gemacht und möglich. Und ja, dementsprechend gibt es da auch immer unterschiedliche Kriterien, ob die Kriminellen tot oder lebendig gekriegt werden müssen. Und es gibt einfach ja ein Kopfgeld. Und unsere kleine Crew auf der Bebop, ja, versucht sich da so durchzuschlagen und versucht eben sich entsprechende Fische in ihrer Größe rauszusuchen, irgendwelche Gangster, die sie dann zur Strecke bringt. Und die ganze Serie ist immer davon geprägt, dass sie eigentlich, ja, da immer nur teilweise Erfolg haben. Sie sind eigentlich eine gute Crew, aber oft geht was schief und sie nagen eigentlich immer am Hungertuch. Und ja, das ist so ganz generell das Setting, wo unsere Figuren hier unterwegs sind. Und eigentlich witzig auch ein bisschen was zu dem Background der Serie zu wissen. Denn es war eigentlich eine Serie, die überhaupt nicht den Anspruch hatte, ja, tiefe Fragen zu stellen oder eine extrem besondere Stimmung aufzubringen. Das Ziel war, also das Ganze wurde von Bandai damals in Auftrag gegeben. Bandai ist bis heute ja eine Riesenfirma, wo unterschiedliche Tochterfirmen Videospiele herstellen, Spielzeug, was auch immer. Und damals, 98, war das Ziel, wir wollen Raumschiffe verkaufen, also Spielzeugraumschiffe. Das ist einfach der heiße Scheiß, das geht gut ab. Das ist ja in Japan schon lange durch den Anime-Traditionen mit Sachen wie Gundam und solchen Geschichten. Und hier war auch einfach der Auftrag an Shinichiro Watanabe: Du mach eine Serie, du kannst auch machen, was du willst. Hauptsache, es kommen Raumschiffe vor. Das ist der einzige Plotpunkt, der muss klar sein. Es müssen coole Raumschiffe vorkommen, damit wir die dann hinterher als Spielzeug gut vermarkten und verkaufen können. Und Shinichiro Watanabe hat diesen Auftrag angenommen und hat aber eigentlich komplett darauf geschissen, ob diese Serie sich dementsprechend gut an Kinder vermarkten lässt. Weil das wäre ja das Ziel, wenn man Spielzeug verkaufen will. Nicht, dass nicht auch erwachsene Menschen Spielzeug kaufen, will ich gar nicht damit sagen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die Massenproduktion von solchem Zeug, so wie bei Disney auch, das lebt davon, dass viele Kinder das haben wollen. Und er hat dann einfach angefangen mit der Serie und dann haben sie die ersten paar Folgen gesehen und gemerkt, der versucht überhaupt nicht, das massentauglich zu machen. Das ist eine Serie, die einen sehr eigenen Stil hat, sehr speziell. Das ist also dementsprechend nicht unbedingt ein Riesenpublikum, was wir damit erreichen werden. Und dementsprechend werden wir auch nicht viel Spielzeug verkaufen. Und dann wollten sie eigentlich die Serie schon einstellen und eine Tochterfirma von Bandai hat dann das doch weitergemacht und hat gesagt, okay, mach deine Serie fertig und pfeifen wir jetzt mal auf diesen Spielzeug-Selling-Aspekt. Und ja, das sind so Geschichten, die sind immer absurd, wenn man sie hört, diese vollkommene Freiheit, dieses, ja, einfach etwas mal zu unterstützen und zu sagen, hey, das ist aber trotzdem cool und das ist eine tolle künstlerische Vision, mach einfach mal fertig. Das ist halt eigentlich ein Traumszenario und dadurch, ja, ist Cowboy Bebop wahrscheinlich auch so frei und auch so eigen in seiner Art und Weise, auch wie die Serie letzten Endes zu Ende geht. Das alles, ja, wirkt eigentlich eher ungewöhnlich für Anime vor allem, wo ja viele, ja, Formate oder viele Geschichten eigentlich gerne auch dafür angelegt sind, endlos weitererzählt zu werden. Und Cowboy Bebop findet einen ganz klaren Schluss und will da auch gar nicht mehr weitermachen. Und es gibt auch gar keinen Grund, da weiter zu erzählen. Und ja, das ist dementsprechend einfach außergewöhnlich. Und Shinichiro Watanabe hat auch damals seine Crew, die an dem Anime gearbeitet hat, weil die auch nicht so richtig wussten, was machen wir hier eigentlich. Das ist alles so total weird und diese Mischung aus verschiedenen Genres. Und das Einzige, womit er sie immer motiviert hat, war, okay, Leute, strengt euch an, macht's einfach ordentlich. Denn wenn ihr das jetzt einfach hier ordentlich macht, er glaubt, er wird hier was kreieren, was in 30 Jahren noch toll sein wird. Und bisher gibt ihm die Zeit recht. Wir sind jetzt bei über 20 Jahren. Und Cowboy Bebop erlebt ja immer wieder eine Renaissance im Grunde, weil immer wieder neue Leute das entdecken und dadurch auch irgendwo einen Einstieg in das Feld des Anime bekommen, weil es eben sich auch an westliche, ja, Zuschauer ein Stück weit richtet. Es ist weniger darin verhaftet, zum Beispiel die japanische Kultur abzubilden, sondern eben durch diese Mischung der Genre, was ja teilweise auch ein sehr amerikanisches Genre ist, wie der Western zum Beispiel, dadurch, ja, holt es sehr viele Menschen, glaube ich, grundsätzlich erstmal ab. Nur dann ist die Frage, ob man sich darauf einlassen kann, dass es eben eine interpretative Serie bleibt und ob man die Mischung mit der Musik und dem Genre, ob man das akzeptieren kann. Also ich glaube, der Einstieg ist eigentlich leicht, aber dann hat es dann doch viele sehr schöne Eigenheiten, die ich halt bis heute sehr liebe. Und ich habe Cowboy Bebop genauso gesehen, wie ich es anfangs beschrieben habe. Es lief halt in Deutschland eben auf MTV spät nachts um 10 oder so, lief dann, glaube ich, pro Woche eine Folge oder so. Und so habe ich das ab und zu gesehen. Ich hatte keinen eigenen Fernseher im Zimmer, keinen Fernsehanschluss zumindest. Und deswegen konnte ich das auch immer nur sporadisch gucken und hatte auch ganz lange nicht den Zusammenhang. Ich habe dann immer irgendwo mal eine Folge erwischt von den 26 und es war oft so, dass es halt im Loop einfach weiterlief. So, es lief 26 Folgen lang durch und dann ging es einfach von vorne wieder los, immer an demselben Slot. Und so habe ich nach und nach, ja, kryptischerweise all diese Folgen gesehen, was sich aber bei Cowboy Bebop gut anbietet, weil die meisten Folgen nicht zusammenhängend sind primär. So, es gibt sehr viele einzelne Stories, die im Gesamtbild natürlich schon einander informieren und man erfährt mehr über die Charaktere und kann sie dann in späteren Folgen auch besser verstehen. Aber von 26 Folgen gibt es nur 10, die wirklich konkret zusammenhängen und die uns ganz konkret so die Backstory unserer Figuren ganz klar erzählen und sagen, okay, hier ist ein reiner Fokus auf die Figuren und ab hier wird diese Figur auch anders vielleicht betrachtet, weil in dieser Folge eben viel zu ihrer Hintergrundgeschichte kommt. Und ja, so habe ich das nach und nach irgendwann mir zusammengeguckt und für mich war es auf jeden Fall, ja, der Weg zu sehen, okay, Anime kann auf jeden Fall schon noch mehr als einfach, ja, leichte Unterhaltung zu sein jetzt mal. Also weil ich kannte ansonsten auch nur eher das, was viele, glaube ich, kennen aus ihrem Nachmittagsprogramm nach der Schule, Dragon Ball, Pokémon und solche Geschichten. Und die will ich überhaupt nicht schlecht reden an der Stelle, das ist alles Geschmackssache, aber es waren definitiv lockere Geschichten, es waren fantastische Stories, aber eben mit dem Fokus auf das Fantastische, so dass der Einschaltpunkt war, okay, was für abgefahrene, tolle Sachen passieren noch. Und bei Cowboy Bebop war es auf jeden Fall eher die Stimmung. Es waren ja auch nur so 20-Minuten-Folgen, aber ja, man hatte wirklich das Gefühl, in eine andere Welt einzutauchen. Alles hat sich wirklich sehr greifbar angefühlt. Also Cowboy Bebop war auch immer so eine Welt, wo man sich gedacht hat, oder ich mir zumindest auch, das wäre schon spannend, da mal reinzuschauen, auch wenn es wahrscheinlich zu 80% tödlich ausgeht, in dieser Welt zu leben. Aber ja, es war auf jeden Fall für mich die Eröffnung von, okay, Anime will oder kann auch was ganz anderes sein. Es ist nicht unbedingt daran gerichtet, das Breiteste an Publikum zu erreichen und zu unterhalten, sondern es können hier auch sehr einzigartige Visionen erzählt werden, die eben für einen ganz bestimmten Kreis an Menschen gedacht ist. Und Shinichiro Watanabe, der Regisseur, hat das eben auch weiter so gemacht in seiner Karriere. Also Samurai Champloo habe ich schon erwähnt, ist eine Serie, die er, ja, ich glaube erst vor 5, 6, ja, vielleicht sind es jetzt auch schon wieder 10 Jahre, wo er die gemacht hat. Das ist auch so eine limitierte Serie, 26 Folgen. Und das Ganze spielt dann im Japan der Edo-Periode, also ewig lange her. Und hier ist aber der musikalische Einfluss Hip-Hop und Rap. Und das mischt sich ganz absurd. Und so hat er immer wieder sehr wegweisende Geschichten gemacht. Und Cowboy Bebop ist ja sein Magnum Opus. Das ist halt so, es ist einfach, ja. Also ihr merkt schon, mir liegt diese Serie sehr am Herzen. Ich verbinde sehr, sehr viel mit dieser Serie. Und ja, was kann ich ansonsten noch dazu sagen, was Cowboy Bebop, vor allem die Originalserie, so ausgemacht hat? Denn es gibt ja jetzt ein Remake von Netflix, das jetzt dieses Jahr rausgekommen ist. Genauer gesagt, während ich das aufnehme, es war am gestrigen Tag erst, kam es raus. Ich habe es extra komplett durchgeballert, damit ich möglichst schnell dazu mein Feedback geben kann. Aber ich habe auch extra die Woche über auch nochmal die alte Serie geguckt, auch den Kinofilm nochmal geguckt, um wirklich ja im Thema nochmal so richtig drin zu sein, auch wenn ich ja das alles schon mehrmals geguckt habe. Und ja, was Cowboy Bebop eben, wie ich gesagt habe, schon ausgemacht hat, ist vor allem die Stimmung. Also was diese Serie vor allem gemacht hat, ist, dass es viele Sachen gar nicht so klar eben erzählt, so wie ich jetzt zum Beispiel relativ klar definiert habe, hey, die Menschheit lebt auf unterschiedlichen Planeten und das Ganze ist passiert, weil da ist so ein Gate explodiert. Und das alles kann man auch in der Serie rauslesen und erfahren. Aber was die Serie oder was die Welt eigentlich so interessant macht, ist die Stimmung. Und die ist ganz oft melancholisch, sie ist auch mysteriös, sehr, sehr stylisch. Also oft sind die, das Ganze ist eben auch vom Noir-Genre so insofern ganz klar inspiriert, dass wir oft ja sehr unwirkliche Bilder teilweise haben. Und unsere Figuren eben, ja, melancholisch sind und ja, nicht so richtig wissen, wo sie hinwollen. Und das zieht sich eben durch diese ganze Serie und durch die ganze Ausgestaltung. Also teilweise sind die Sachen auch sehr nihilistisch. Die Geschichten gehen oft nicht gut aus, die Fälle, die sie haben. Also oft hat es einen tragischen Charakter, das Ganze. Und das Worldbuilding, also eben diese ganze Backstory zu der Welt, erfahren wir eben nur wenig in Dialogen eigentlich, sondern eher durch die Optik. Also alles ist sehr detailverliebt. Also man kann sehr, sehr viel, also man kann jedes Bild in Cowboy Bebop anhalten und einfach mal gucken, was man so alles sieht. Und dadurch erschließt man sich so nach und nach die Welt. Und das muss man aber auch nicht. Man kann es natürlich auch ignorieren. Man checkt dann immer noch, okay, das ist hier Science Fiction, aber halt eben so ein bisschen verbrauchtes Science Fiction. Also viele Sachen sehen auch gar nicht so modern aus. Es scheint eigentlich nur so zu sein, dass die Menschheit in einem ganz bestimmten Feld eben einen Fortschritt gemacht hat, also eben bei der Entwicklung dieser Tore, um das Reisen zu anderen Planeten zu beschleunigen. Und vieles andere ist eigentlich ja fast stehen geblieben eben und musste sich irgendwie den Gegebenheiten anpassen. Und das ist halt generell natürlich im Film und auch im TV ist natürlich das eine Faustregel, ist eben dieses Show, Don't Tell. Und Cowboy Bebop macht das halt ganz extrem. Also es erklärt uns weniger, sondern es zeigt es uns einfach. Und wir erleben dadurch, wie diese Welt funktioniert. Und können uns eben auch hier und da auch selber überlegen, wie das jetzt gemeint sein könnte. Und es will auch gar nicht alles so super hart definieren. Man kann da seine eigenen ja, Interpretationen anlegen. Und das ist auch irgendwo das Schöne, dass es eben nicht die einzige wahre Definition von vielen Elementen in dieser Welt gibt, sondern da eben Spielraum bleibt. Das liegt auch am Sounddesign. Also es gibt auch viele Szenen. Also gerade der Anfang von Szenen ist oft wirklich eine schöne Einführung. Also es geht nicht die ganze Zeit nur in den Plot, sondern manchmal sehen wir auch einfach nur mehrere Sekunden lang, sehen wir zum Beispiel einfach nur die Umgebung, in der jetzt unsere Figuren sich gleich bewegen werden, in denen gleich die Handlung weitergeht. Das Sounddesign ist da ganz entscheidend. Also es wird oft einfach nur ein bisschen gezeigt, wie klingen eigentlich die Straßen in dieser Welt oder auf dem jeweiligen Planeten, wo man gerade ist. Was leben da für Tiere? Wie sehen die Häuserfassaden aus, die Schilder? Und all sowas wird immer wieder in so Detailaufnahmen einfach nur gezeigt. Und dadurch, ja, wird das Ganze lebendig und dadurch sind wir wirklich da. Und das funktioniert halt bis heute einfach sehr, sehr gut, dass man sich diese Zeit genommen hat und nicht gesagt hat, es geht hier nur darum, ja, in jeder Folge zu erzählen, hey, welches Kopfgeld versuchen sie gerade zu erhaschen und okay, Story zu Ende, haben wir erledigt. So, weil dann, das wäre dann eine Serie, die auch nicht so viel Wert hätte, die Zeit zu überdauern und es wäre auch nicht so spannend, sie nochmal zu gucken. Aber eben durch diese vielen Details, durch das Sounddesign, durch die Musik, ja, hat man wirklich das Gefühl, das ist hier sehr lebendig und man kann immer wieder was Neues entdecken. Den Eindruck allein schon hat man. Die ganze Breite der Filmlandschaft ist eben auch Inspirationsquelle. Also unter anderem Sachen von Kubrick wie 2001, auch ganz klar Ridley Scotts Alien. Also eine Folge ist eine ganz klare Hommage an Alien zum Beispiel, eben das Western-Genre, das Noir-Genre. Das alles kommt hier zusammen. Und das Einzige, wo ich überhaupt jetzt beim Wiedergucken mir dachte, das Einzige, was vielleicht gealtert ist, oder was heißt vielleicht, das würde ich schon sagen, ist nicht so ideal gealtert, ist tatsächlich ein Teil der Animation. Also grundsätzlich, die Animation ist wirklich wunderschön. Es ist eben auch deutlich komplexer als in so Sachen wie Dragon Ball, wo man viele Standbilder hat. Ihr kennt das alle. Jemand schreit und dann gibt es im Hintergrund einfach nur so Strichlinien und das Bild verharrt dann dafür mehrere Sekunden und der Mund wird nur animiert, damit er halt möglichst viel sagen kann. Das ist halt eine sehr günstige Art der Animation Und bei Cowboy Bebop geht man gar nicht diesen Weg, sondern es ist alles sehr aufwendig animiert, eben auch sehr detailreich. Und das Einzige, was man damals gemacht hat, und ich kann es auch immer noch verstehen, also bis heute macht es schon Sinn für mich, aber man sieht hier eben, dass die Serie halt 98 entstanden ist. Es gibt eben auch computeranimierte Bilder teilweise. Also es gibt Elemente in der Serie, die nicht gezeichnet sind. Also zum Beispiel gibt es ein Casino, was einfach draußen im Weltall rumfliegt, und dieses Casino hat außenrum eine riesige, ja, Roulette-Tisch-Animation. Und das hat schon auch was, das ist auch ganz cool, aber es fügt sich natürlich nicht so ganz mit den gezeichneten Bildern manchmal ein. Und an manchen Stellen funktioniert es gut. Also gerade das Beispiel, was ich genannt habe, passt eigentlich eh ganz gut, weil man da in diesen Aufnahmen nicht den Bezug zu viel Handgezeichnetem herstellt. Aber es gibt eben auch kleinere Momente oder auch einfach nur Effekte, Kameraeffekte im Grunde, wo man halt aus heutiger Sicht irgendwie so sagt, ja gut, das ist jetzt so ein Effekt, den, also es wäre schon schöner, wenn sie es damals handgezeichnet versucht hätten zu kreieren. Aber man hat wahrscheinlich da eher gedacht, hey, das ist was ganz nur Neues, Modernes, und das bringt auch so ein bisschen den Science-Fiction-Aspekt mit rein, dass wir ja das visuell hier auch ein bisschen ungewöhnlich angehen. Und das, also bis heute funktioniert die Serie super, aber eben ein, zwei dieser Computeranimationen, musste ich auch sagen, sind vielleicht nicht mehr ganz up-to-date. Aber nun gut, so sei es drum. Also ihr seht, Cowboy Bebop ist etwas, das liegt mir sehr am Herzen. Ich hoffe auch, dass diese Folge nicht absurd lang wird, aber ich musste jetzt ein bisschen Kontext vielleicht mal geben. Die Musik habe ich schon erwähnt, die ist von Yoko Kanno. Das ist eine wirklich großartige Komponistin, die hat eben diese viel Musik hier extra komponiert für die Serie, hat aber auch klassische Stücke mit reingenommen, die wir auch kennen aus anderen Zusammenhängen. Unter anderem läuft auch mal Ave Maria in dieser Serie. Also es ist auch nicht nur Jazz und Swing, sondern sie mischt alles Mögliche zusammen. Und damit kann man so eine Überleitung machen in dieses neue Format. Cowboy Bebop eben wurde jetzt gerebootet, würde ich eher sagen. Es ist eher als ein Remake, denn Teile der Serie werden doch ganz neu gedacht, muss man sagen. Und das Ganze kam eben jetzt gerade erst raus. Eine einzige Konstante, die man wirklich übernommen hat aus der alten Serie, ist die Musik. Yoko Kanno hat man auch wieder dafür engagiert, ein bisschen neue Musik beizusteuern. Aber primär nimmt man halt auch einfach die alte Musik, die einfach so großartig war, es wäre auch sehr schwer, die zu ersetzen. Also vor allem, weil sie ein so definierender Faktor für die alte Anime-Serie war. Da wirklich einen würdigen Ersatz zu finden, da hätte man sich, glaube ich, eh gar keinen Gefallen getan. Und dementsprechend war das natürlich ein Glücksgriff oder eine Riesenchance zu sagen, Yoko Kanno kommt zurück und macht auch die Musik für die neue Serie. Und wir nehmen auch die alte Musik zum Großteil her. Also zum Beispiel das Intro für die neue Serie ist ja an vielen Stellen fast 1:1 nachgedreht. Und auch sonst versucht man überall die Musik halt einzustreuen, die halt ja die Fans der alten Serie auch so kennen. Also dadurch schafft man natürlich einen Wiedererkennungswert. Aber ja, das Ganze hat auf jeden Fall auch seine tückischen Stellen. Zuallererst, was natürlich das Ganze schwierig und ja auch anders eigentlich macht, ist, dass diese neue Serie kein Anime ist von Netflix, sondern es ist jetzt eine Realverfilmung. Der Showrunner ist hier Andre Namek, der eben so ein bisschen die Show geleitet hat jetzt diese ersten 10 Folgen, die es gibt. Das Ganze ist auch so angelegt, das kann man jetzt schon sagen, dass sie da potenziell mehrere Staffeln draus machen. Das ist also auch ein großer Kontrast dazu, wie die alte Serie gedacht ist, die einfach fertig erzählt wurde mit 26 Folgen. Die liefen hintereinander weg, also nicht ganz. In Japan hat man nach der Hälfte das erstmal kurz abgesetzt, weil man gesagt hat, oh, das ist irgendwie ein bisschen zu kritisch, das sind hier ganz schön erwachsene, heftige Themen. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist es schädlich für Kinder, wenn die das sehen oder so. Aber letzten Endes war das von Anfang an gedacht als 26 Folgen und ist dann auch so letzten Endes ausgestrahlt worden. Und hier ist schon ganz klar bei dieser neuen Netflix-Version, hier will man was Serialisiertes machen mit mehreren Staffeln. Und der Showrunner, der diese ganze Serie leitet, Andre Namek, hat mir auch gar nichts gesagt. Ich habe ihn dann gegoogelt. Eben, er ist primär als Produzent und als Autor tätig. Unter anderem ist er der Autor und Produzent von so Garanten wie dem Teenage Mutant Ninja Turtles Remake. Da gab es ja auch Live-Action-Filme vor ein paar Jahren, mit unter anderem Michael Bay auch als Produzent. Ja, das steht also schon mal nicht unter dem besten Stern. Er ist aber auch bei Mission Impossible Ghost Protocol war er involviert. Den fand ich jetzt nicht unbedingt schlecht. Also Mission Impossible habe ich ja eher einen Softspot für. Mitentwickelt hat die Show Christopher L. Jost. Der hat primär, ist der als Autor bekannt eben und hat eben auch viele der Folgen bei Cowboy Bebop mitgeschrieben. Und der ist ansonsten bekannt dafür, dass er für Marvel Thor 2 und auch den dritten Teil Ragnarök, den hat er mitgeschrieben unter anderem. Und das würde jetzt für mich erstmal auf der positiven Seite stehen. Nicht Thor 2, oh Gott, schrecklich, aber der dritte Thor-Film im Marvel-Universum ist ja eigentlich einer meiner Lieblingsfilme in dieser ganzen Reihe. Und das würde an sich schon mal gut eignen für Cowboy Bebop, weil Cowboy Bebop eben auch, also Thor 3 war ganz klar von Cowboy Bebop inspiriert, das hat man auch gespürt. Also da war es wirklich umgekehrt eher. Diese bunt gemischte Crew, die da zusammenkommt und verrückte Sachen erlebt. Also auch Guardians of the Galaxy hat, glaube ich, ganz klar Einflüsse von Cowboy Bebop. Zumindest die Filmversion, also das, glaube ich, kann man nicht von der Hand weisen. Ich glaube auch, dass die Macher das oft auch ansprechen. Und ja, aber wie gesagt, Christopher L. Jost, ja, das könnte ja potenziell schon mal sowas sein, wenn jemand so eine Show kreiert, der zumindest schon mal nicht komplett fremd der Idee ist, ja, weirde Geschichten zusammenzumischen, auch das Genre ein bisschen zu mixen, weil das ist bei Thor 3 ja ein Stück weit auch so. Die Folgen Regie geführt hat, haben letzten Endes dann zwei Personen. Das ist zum einen Alex Garcia-Lopez, der macht generell viel für Netflix. Also der hat bei Daredevil-Folgen Regie geführt, der hat bei The Witcher bei einigen Folgen Regie geführt, The Punisher etc. Also der ist, glaube ich, einfach so ein Netflix-Alumni, der halt viel für diese Firma macht. Und die anderen Folgen, die restlichen fünf, glaube ich, sie haben sich 5-5 aufgeteilt, sind dann von Michael Cattleman. Der ist halt eher so ein Director for Hire, würde man sagen. Der macht einfach alles. So, der produziert für jede TV-Serie, bietet er sich als Regisseur an und macht halt überall ein, zwei Folgen. Ob das jetzt das Dallas-Remake ist oder Scandal, How to Get Away with Murder, The Vampire Diaries, Justified, Beverly Hills 90210, und ich meine das alte Beverly Hills 90210, oder auch das alte Akte X in den 90ern. Also der Typ, Michael Cattleman, hat einfach überall schon mal ein, zwei Folgen irgendwo Regie geführt. Und irgendwie dachte man, okay, dann lass den mal ja für die Hälfte der Serie von Cowboy Bebop holen. Der hat auf jeden Fall viel Erfahrung an sich in TV-Formaten, in serialisierten Geschichten. Der wird sich hier schon gut einfügen. Das ist so ein bisschen das Team hinter der Kamera. Und dann gibt es natürlich, und das ist natürlich ganz entscheidend auch, das Team vor der Kamera. Und zwar, welche Schauspieler spielen jetzt diese legendären Figuren? Und das ist natürlich bei gerade so einem, ja, so einer IP wie Cowboy Bebop, die hat natürlich Hardcore-Fans, ihr habt ja auch rausgehört, dass ich das wirklich sehr, sehr liebe. Und natürlich steht und fällt hier viel auch mit dem Casting. Und hier muss ich sagen, ist für mich einer der größeren Pluspunkte der Serie. Nur zum Teil, aber hier muss ich sagen, fand ich das sehr, sehr gut. Ich habe auch dann im Nachhinein online gelesen, dass es teilweise irgendwelche Hardcore-Fans gab, die sehr dagegen waren gegen gewisse Sachen. Also zum Beispiel die Hauptfigur, Spike Spiegel, das ist eben unser Protagonist, der wird gespielt von John Cho. John Cho ist primär vielleicht bekannt den Leuten aus den neuen Star Trek-Filmen. Er ist hier Sulu und die neuen Star Trek-Filme sind auch nicht unbedingt meins, aber John Cho ist an sich kein schlechter Schauspieler. Er ist deutlich älter als die Figur, die er hier darstellt. Spike soll in der ursprünglichen Serie so 27 sein. John Cho ist fast 50 jetzt, als er Spike spielt. Für mich hat das sich gut angefühlt, weil die Geschichte hinter Spike oder auch hinter den Figuren an sich, habe ich ja schon erwähnt, es sind oft melancholische Themen, alles ist ein bisschen zynisch geprägt und die Figuren sollen oft so wirken, als ja, seien sie schon sehr abgeklärt und hätten schon viel erlebt. Und ich habe mir auch Spike in der Originalserie, weil es ja eine gezeichnete Figur ist, ich habe mir den jetzt nie als unter 20-Jährigen vorgestellt. Ich habe immer gedacht, der wäre mindestens Mitte 30 oder so. Also auch optisch, finde ich, würde das auch noch passen, dass er Mitte 30 wäre. Und es hat auch irgendwie dazu gepasst, also man muss ja ein bisschen älter sein, wenn man überhaupt schon mal eine komplizierte und interessante Vergangenheit haben will. Also rein rechnerisch muss da ja ein bisschen Zeit vergangen sein und man muss ja ein gewisses Alter erreicht haben. Und deswegen fand ich das Casting von John Cho nicht schlecht. Also erstens mal wirkt er nicht wie 50, ich finde, er wirkt eh jünger. Also ich finde, er passt eigentlich sehr, sehr gut da rein. Und er ist auch für mich der stärkste Pluspunkt an der ganzen Serie. Ich finde, er ist gut gecastet und ich finde, er spielt seine Rolle auch am allerbesten. Also er bringt es sehr, sehr gut rüber, weil Spike so eine Figur ist, die definitiv ihre witzigen Elemente hat und ihre albernen Stellen und trotzdem muss immer so ein bisschen was mitschwingen, so ein bisschen was Abgeklärtes und ein bisschen was Nachdenkliches. Und John Cho macht das perfekt. Also es ist nicht so, dass die Serie ihm unbedingt da die ganze Zeit hilft. Die Dialoge sind, muss ich echt an der Stelle auch mal ganz klar sagen, eher abgedroschen, eher platt. Aber eher schauspielerisch macht er trotzdem was draus. Dann zur restlichen Crew. Dann haben wir als Jet Black, als seinen Partner in Crime, also besser gesagt gegen das Crime, als Jet Black, der spielt hier Mustafa Shakur. Ich kenne den Schauspieler persönlich kaum. Ich habe da ein bisschen nachgeguckt, was er gemacht hat. Ich habe ihn scheinbar mal in Luke Cage gesehen. Da habe ich zumindest die erste Staffel komplett geguckt. Da muss er irgendwo sein. Ich habe leider keine Erinnerung dran, muss ich leider zugeben. Er macht es auch nicht schlecht. Ich finde auch nicht, dass er komplett fehlbesetzt ist. Aber im Original-Setting ist es halt so, dass Jet Black auf jeden Fall nochmal deutlich älter ist als Spike. Und das sieht man auch an der Art, wie die Figur gezeichnet ist. Also er hat eine Glatze und so einen Rauschebart. Also er wirkt halt auch im Anime schon einfach wie der, eben, ich habe ja gesagt, er ist ein Ex-Cop. Er wirkt halt wie so ein alter, abgeklärter Cop. Und deswegen hat sich natürlich die Dynamik hier ein bisschen verändert, weil hier wirken sie eher so, als wenn sie gleich alt wären. Ich glaube, die Schauspieler sind auch jetzt nicht so weit auseinander, eher so 4-5 Jahre nur. Und dadurch ändert sich hier natürlich die Dynamik. Und auch generell wird die Backstory der Figuren teilweise für die Serie stark verändert. diese Sachen werde ich teilweise erzählen, wenn ich, also ich werde letzten Endes nicht erzählen, wie die Serie ausgeht, sondern da werde ich dann einen Spoiler-Abschnitt machen, aber ich werde hier definitiv für den Kontext ja gewisse Sachen vorweggreifen, weil ja, also gerade dadurch, dass das ein, ja, ein Projekt ist oder halt eine IP, die ich persönlich, die liegt mir einfach sehr am Herzen und dementsprechend möchte ich natürlich auch relativ detailliert darüber sprechen. Und ja, dementsprechend seht mir das nach, wenn ich jetzt teilweise Sachen vorweggreife, aber die Serie ist deswegen absolut noch anschaubar und ich greife natürlich nicht weg, wie diese Staffel jetzt ausgeht. Also da keine Sorge. Ja, Jet Black, um darauf zurückzukommen, seine Backstory ist eine, die am primärsten stark verändert wurde, denn in der Originalserie hat eben jeder so eine kleine Vergangenheit und jeder hat so ein Leben, was er früher gelebt hat und zu dem er nicht zurückkommen kann. Und bei Jet ist es, glaube ich, am auffälligsten. Er hat in der alten Serie, gibt es eine Folge, die das eben erforscht, dass er früher auch eine Frau hatte und das ist auseinandergegangen und er sucht sie dann nochmal auf und merkt, okay, sie hat auch ihr Leben, ja, sie lebt ihr Leben jetzt weiter und das passt auch nicht mehr, dass die noch zusammen irgendwie Zeit verbringen oder überhaupt nochmal, geschweige denn zusammenkommen. Das alles ist vorbei und das hat man hier schon, finde ich, stark verändert und das ist auch teilweise ein bisschen eine der Änderungen, die ich problematisch finde, weil ich das ja eingangs erwähnt habe, schon bei der Beschreibung der Anime-Serie. Diese Crew, der Bebop, Spike, Jet, Faye und auch Ed, das sind eben alles Figuren, die eine Vergangenheit haben, aber kein Zuhause mehr haben und dementsprechend auf der Bebop ja im Grunde ein neues Zuhause finden. Und die Netflix-Version von Jet Black hat aber eigentlich noch ein Leben vorher. Er hat nämlich in dieser Version jetzt eine Tochter, was ich an sich jetzt nicht mal so problematisch finde, aber eigentlich ist seine Beziehung zur Tochter an sich gut. Er hat natürlich klischeemäßig Probleme mit seiner Ex-Frau, die hat einen neuen Partner und es fällt ihm manchmal schwer, da Zeit für zu haben. Er hat wenig Zeit für die Tochter, er hat auch immer wenig Geld, um ihr irgendwas bieten zu können. Aber generell im Verlauf der Serie auch, so hat er einfach noch ein anderes Leben, an dem er eigentlich teilnimmt. Er hat immer noch sowas wie einen anderen Hafen, zu dem er sich zumindest zurückbesinnen kann, auch wenn er da nicht mehr komplett Teil davon ist. Und das bricht so ein bisschen halt die Dynamik der Figuren an der Stelle, weil das eigentlich alle Figuren und alle Crewmitglieder der Bebop verbunden hat, dass sie eben nichts mehr haben und halt nur noch einander und eigentlich sowas wie eine neue Familie gründen müssen. Und bei Jet Black ist dieses Thema einfach nicht zu Ende gedacht konsequent und es wirkt auch nicht so in der neuen Serie, als wenn man das bewusst so gemacht hätte, also als wenn es so wirken soll, als wenn es bewusst so wirken soll, dass Jet eigentlich die anderen nicht braucht. Also letzten Endes ist ihm seine Crew total wichtig und er bezieht sich ganz, ganz stark auf seine Crewmitglieder. Spike ist die einzige Person, wie er immer wieder sagt, der er vertraut. Also man merkt ganz klar, das ist eigentlich hier sein Hafen. Aber seine Motivation kommt oft daraus, wird oft daraus kreiert, dass er irgendwas für seine Tochter machen will. Und das ja mischt sich immer für mich nicht so ganz mit den restlichen Figuren und auch mit der Stimmung, die eigentlich auf der Bebop wohl vorherrschen soll. Dann als dritte Figur, Faye Valentine, ich habe sie schon erwähnt, die Femme Fatale. Die Figur, die eben im Anime-Bereich sehr bekannt ist, weil sie eine völlig irrational proportionierte Frau dargestellt hat. Und googelt diese Figur nicht. Es gibt dazu sehr, sehr viel anrüchiges Material. Die Figur ist im Anime schon anrüchig genug dargestellt, aber was Fans und Perverse daraus gemacht haben, ist nochmal ein ganz anderes Level. Und dementsprechend bin ich froh, wie sie diese Figur besetzt haben. Ich habe ja gesagt, mit dem Casting bin ich generell recht zufrieden. Und hier spielt Daniela Pineda, spielt Faye, ist eine südkoreanische Schauspielerin, wenn ich das richtig ergoogelt habe tatsächlich. Ich kannte sie selber nicht, sie hat auch schon ein paar Sachen gemacht. Ihr größter Mainstream-Erfolg ist Jurassic World Fallen Kingdom, ein Film, der mich auch gar nicht interessiert hat, aber da hat sie scheinbar eine kleine Rolle. Und ich finde, sie ist wirklich gut besetzt für diese Rolle. Hier gab es auch von den Fans komisches Feedback von wegen, hey, sie trägt gar nicht mehr ihr Original-Outfit, also nur weil ihr jetzt visuell nichts vor euch habt. Die Original Faye Valentine aus dem Anime trägt ein Outfit, das ist schon, also da bleibt nicht viel der Fantasie übrig, sage ich mal. Und durch ihre Proportionen wirkt das alles komplett absurd im Anime. Und das war völlig, für mich war es völlig klar, dass man das in der Live-Action-Variante nicht so umsetzen kann. Also es ist einfach auch unpraktisch. Also aus welchen Winkeln willst du einfach diese Frau filmen, ohne dass du permanent irgendwo irgendwas rausploppt? Das ist einfach nicht praktisch. Und ja, viele Leute waren dementsprechend nicht zufrieden damit, dass ihr Outfit geändert wurde. Das hat man eben schon in den Trailern und in den Promobildern gesehen, dass sie eben dieses Outfit deutlich reduziert haben und dass sie einfach ein bisschen normaler auch aussieht. Das haben Fans auch kritisiert. So von wegen, hey, also die sieht ja gar nicht aus wie Faye Valentine. Also die Frau muss erst erfunden werden und künstlich kreiert werden, die so aussieht wie Faye Valentine. So eine Figur hat kein Mensch. Das ist völlig absurd. Und ich finde, Daniela Pineda ist hier gut gecastet. Ich finde, sie bringt auch ein ganzes Stück weit gut rüber, wie Faye Valentine funktioniert. Faye ist immer so die sehr temperamentvolle Figur in dieser Serie gewesen und sie hat auch wieder das Problem wie bei Spike auch, sie hat nicht die tollsten Dialoge, aber die Schauspielerin selber macht eine ganze Menge daraus. Und das ist für mich eigentlich auch der größte Knackpunkt von Anfang an gewesen, als es hieß, es wird eine Cowboy Bebop Live-Action-Serie geben. Da dachte ich mir von Anfang an, puh, wie soll das funktionieren? Also da muss das Casting halt wirklich passen. Und ihr hört ja bisher nur Positives, was das angeht. Ich bin wirklich mit dem Cast eigentlich sehr zufrieden. Jet nicht ganz so. Ich finde auch Jet schauspielerisch nicht ganz so. Aber John Cho als Spike und auch Daniela Pineda als Faye, schauspielerisch sind es gut besetzte Figuren und sie passen gut in das, was sie darstellen sollen. Habe ich überhaupt nichts groß zu kritisieren eigentlich. Bin ich vollkommen zufrieden. Das ist ja auch der Main Cast. Das sind die Figuren, mit denen wir auch viel Zeit verbringen. Das ist unsere Hauptcrew. Und ihr seht aber schon, ich habe hier nur 3 Figuren aufgezählt und die 4. außen vor gelassen. Dazu komme ich noch, warum ich davon nicht spreche. Dazu komme ich später noch. Diese Figur, das kann man aber ganz klar sagen, ist im Grunde nicht vorhanden in dieser Serie. Sie haben sie einfach rausgeschrieben. Und auch das ist für mich ein nachvollziehbarer, logischer Schritt tatsächlich. Denn Ed ist einfach die Figur, die am stärksten in einem Anime verhaftet ist. Das ist tatsächlich so. Also die anderen Figuren, das ist das Tolle an Cowboy Bebop, die meisten Figuren fühlen sich eigentlich an wie Menschen, also vor allem die Hauptcrew. Aber Ed, das 4. Crewmitglied, ist genau das. Das ist eine völlig überdrehte Figur, die auch einfach, ja, die kann man eigentlich als Mensch nicht darstellen. Die ist völlig überdreht und absurd und wirkt auch manchmal gar nicht menschlich, sondern eher wie irgend so ein Alienwesen, weil sie halt einfach ja auch eine völlig lächerlich extreme Art hat, emotional zu reagieren. Und für mich war das deswegen ein logischer Schritt zu sagen, wir nehmen Ed aus der Serie raus. Weil Ed ist auch tatsächlich, muss man sagen, für den Verlauf der Serie, natürlich leistet die auch ihren Beitrag, aber sie ist weniger verbandelt eigentlich mit den anderen 3. Also die anderen 3, die interagieren auch viel miteinander, auch im Verlauf der Anime-Serie. Und Ed ist immer so ein bisschen, ja, außen vor. Sie kommt auch als allerletztes in die Crew, ich glaube erst in Folge 10 oder so. Und das hat sich auch immer organisch angefühlt, dass dann zu sagen, okay, Ed ist vielleicht nicht super wichtig und nicht super primär, wenn wir versuchen, das Ganze zu adaptieren und das Ganze ja eben in einen realen Kosmos mit Schauspielern zu heben. Auch da gab es wieder Feedback von irgendwelchen Hardcore-Fans, die gesagt haben, hey, ich will hier Ed. Ich verstehe das, dass man natürlich, ich finde, Ed ist auch ein toller Charakter, aber sie passt eigentlich in diese Version nicht wirklich rein, weil sie hätte immer irgendwie das Ganze gebrochen und hätte irgendwie diese Welt noch unglaubwürdiger gemacht. Das eigentlich zum Main Cast. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Nebenspieler, Nebenfiguren, sage ich mal besser, die auch noch eine wichtige Rolle spielen. Aber auf die gehe ich jetzt ein bisschen später noch ein, weil das fällt auch ein bisschen mehr in das Spoiler-Kriterium. Und deswegen packe ich das auf jeden Fall nach hinten. Manche Sachen davon kann man auch spoilerfrei, glaube ich, erzählen. Manche Sachen werde ich dann auf jeden Fall erst nach einem Spoiler-Cut erzählen, weil sie eben ein bisschen zu sehr die Story vorweggreifen und auch die Story der Anime-Serie vorweggreifen. Und eigentlich will ich euch hier so oder so, das kann ich mal ganz klar sagen, die Anime-Serie schmackhaft machen. Ich weiß, die Folge wird jetzt schon sehr, sehr lang. Ich sehe auf den Counter und sehe schon, dass ich über 40 Minuten bin. Aber seht es mir nach, ich versuche einfach nur, dem Ganzen gerecht zu werden, denn das habe ich vielleicht auch schon ein paar Mal erzählt, ich will in diesem Podcast eigentlich auch kein Hate-Watching betreiben. Also ich war nie jemand, der sich bewusst was angeschaut hat, was er schlecht findet, um dann eine Folge drüber zu machen, wie schlecht das war. Cowboy Bebop, ich war sofort skeptisch, ob das sinnvoll ist, diese Netflix-Serie zu gucken, weil ich davon ausgehe oder auch ausgegangen bin, dass es wahrscheinlich niemals mit dem Original mithalten kann. Aber so ist es ja mit den meisten Remakes. Wie viele Remakes gibt es schon, wo man sagen kann, oh wow, das ist wirklich dem Original würdig und es hat sogar noch was verbessert und sich weiterentwickelt. Also ich glaube, keinem fallen auch nur 3 Beispiele ein, wo das so ist. Und natürlich ist es erst recht dann kritisch mit etwas, was so einen Kultfaktor hat. Also wo das Original auch wirklich so bis heute so sehr geliebt wird und auch nicht, wo man auch nicht das Gefühl hat, okay, das Original ist irgendwie in seiner Zeit verhaftet und das ist gut, dass man das mal neu interpretiert, weil das Alte funktioniert nicht mehr so gut. Aber ich konnte mich nicht erwehren, dieses Remake zu gucken, eben weil mir Cowboy Bebop so am Herzen liegt und ich wissen wollte, okay, haben sie denn zumindest ein bisschen was hinbekommen? Und was sie hinbekommen haben, das jetzt mal abgesehen vom Casting, sind an sich schon die visuellen Effekte. Also damit meine ich halt auf jeden Fall die Computeranimation. Also da sieht man, dass Netflix genug Geld in die Hand genommen hat. Es gibt nämlich eine lustige Anekdote, die ich jetzt auch noch ausbreite. Ich weiß, der Podcast wird super lang. Aber man will eigentlich schon seit sehr, sehr langer Zeit versuchen, Cowboy Bebop ja ins Live-Action zu heben und das mit Schauspielern neu zu erzählen. Und es gab vor, ja, ich glaube, 15 Jahren schon den Ansatz, das Ganze ja, als Film zu machen. Was eh schon schwierig ist, weil diese ganze Story der Serie in einen Film zu komprimieren, ist eigentlich gar nicht möglich. Aber Hollywood will das schon ganz, ganz lange machen. Ich glaube, schon seit 2005 versucht man das. Und damals war die Idee, das mit Keanu Reeves zu machen. Keanu Reeves hätte dann Spike gespielt. Und das Ganze war wirklich jahrelang in der Entwicklung. Und Keanu Reeves hat sich auch in Interviews dazu geäußert und hat aber irgendwann gemeint, ja, leider wird wohl Cowboy Bebop nichts mit seiner Beteiligung, das wird wohl nicht klappen Und er meint auch, dass es eigentlich gar nicht machbar ist, weil man dafür eigentlich eine halbe Milliarde Dollar ausgeben muss, um diese Serie visuell ansprechend zu verwirklichen. Weil eben im Anime ist es halt leicht. Alles ist halt gezeichnet und du kannst machen, was du willst. Jedes Bild kostet im Grunde gleich viel, egal ob da ein Charakter zu sehen ist oder der Weltraum, wo 40 Raketen rumfliegen. Und das war auch für mich auch immer eine große Sorge. Wie wird das Ganze aussehen? Wie viel Geld wird man dafür hernehmen, um diese Serie umzusetzen? Denn es ist halt trotzdem Science Fiction und es lebt schon auch von seinen Bildern ganz klar. Und deswegen muss da auch ein bisschen Geld in die Hand genommen werden. Und die rein visuellen Bilder, also die, die komplett am Computer entstanden sind, wo man das Raumschiff von außen sieht und den Weltraum, das ist vollkommen in Ordnung für mich. Das ist jetzt nicht das Beste aller Zeiten oder so, aber das sieht gut aus, das ist professionell gemacht und also das kann ich auf jeden Fall akzeptieren. Das ist jetzt nicht schlechter als andere teure Serien seiner Zeit, würde ich sagen. Es ist nicht ganz auf Hollywood-Filmniveau, aber klar, da reden wir auch nochmal von einer anderen Menge an Geld, aber es passt auf jeden Fall. Also die visuellen Effekte wären eigentlich vollkommen in Ordnung. Problem wird dann etwas anderes, und zwar auch eine visuelle Komponente, und zwar alle Sachen, die nicht animiert sind. Also ist für mich auch der größte Kritikpunkt, wie billig die Serie an anderen Stellen aussieht, diese neue. Und das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, weil wenn man viel Geld in die Hand nimmt, dann steckt es nicht nur in die 5, 6 Minuten pro Folge, wo man irgendwie so den Weltraum sieht, sondern muss auch der Rest dazu gut aussehen. Also wir haben hier wirklich das Problem, dass die Sets, also die Kulissen, in denen sich die Schauspieler bewegen, die sehen wirklich aus wie Kulissen. Und es wirkt halt nicht so, als wenn das Absicht wäre. So ein Wes Anderson lässt Sachen manchmal ganz bewusst wie ein Puppenhaus aussehen. Aber hier wirkt es nicht so, als wenn es Absicht wäre. Also die meisten Kulissen wirken auf mich überhaupt nicht glaubhaft. Das ist sehr schade, weil, also das liegt zum einen auch daran, welche Kameras benutzt werden und welche Objektive. Das Ganze hat auch immer was sehr Flaches. Also die Bilder haben keine Tiefe und die Ausleuchtung ist auch oft sehr grell. Also alles wird einfach sehr klar ausgeleuchtet. Und dadurch kann man halt schlechter verstecken, ob die Leute gerade in einem Set stehen oder tatsächlich das ganze Ding wirklich existiert und wirklich gebaut wurde. Also man merkt das ganz, ganz stark und die Sets wirken sehr, sehr fake. Und das wundert mich, weil das kann einem nicht entgangen sein. Ich habe schon zwischendurch dann kurz überlegt, ja, vielleicht ist es Absicht, dass es so wirkt, aber es wirkt nicht mal konstant über den Verlauf der Serie. Es gibt dann einzelne Elemente, die relativ glaubhaft aussehen. Das sind die meisten Sachen im Raumschiff, in der Bebop. Die Bebop selber ist ein relativ detailreiches Set und da hat man sich viel Arbeit gemacht, wahrscheinlich weil man wusste, hier spielen immer wieder viele Szenen und dementsprechend lohnt es sich jetzt hier viel Zeit zu investieren. Vielleicht auch, wenn man mehrere Staffeln macht, dann kann man dieses Set auch immer wieder benutzen. Aber alle Sets, die halt nur für eine Szene gebraucht wurden, irgendwo draußen spielen, das ist nicht so, dass die komplett schlecht sind. Also teilweise habe ich den Eindruck, sie haben ganze Straßenzüge aufgebaut, aber sie haben sie halt nicht sehr detailreich gemacht. Sie sehen halt nicht aus, als wenn da Menschen leben würden. Also die Sets wirken auch generell zu clean, also einfach zu sauber und zu unbenutzt. Und das beißt sich vor allem damit, wie Cowboy Bebop im Anime gewirkt hat, obwohl das ja gezeichnet ist, hat man sich dort immer die Arbeit gemacht, zu zeigen, das ist wirklich eine verbrauchte Zukunft und eine Zukunft, wo nicht alles shiny und toll ist und alles wirkt irgendwie dreckig und ja, eben abgeranzt und eben wirklich benutzt. Und das ist halt in der Netflix-Version gar nicht so. Aber trotzdem will man so ein bisschen das Image verkaufen, dass alles irgendwie benutzt wirkt. Dadurch ja, schwebt es in so einer komischen Zwischenebene. Es soll so aussehen, als wenn es benutzt worden wäre, tut es aber nicht. Und dadurch ist noch mal klarer, wie artifiziell und wie ja, künstlich konstruiert hier alles ist. Und das ist wirklich, wirklich schlimm. Also das ist wirklich, die Optik ist an so vielen Stellen wirklich ein Problem für mich, weil sie ja da einfach wohl den falschen Fokus gelegt hatten und dachten, okay, auf jeden Fall müssen die computeranimierten Momente müssen toll aussehen, was sie ja auch müssen, die Raumschiffe und so, muss ja glaubhaft aussehen, aber den Rest können wir so ein bisschen vernachlässigen, das passt dann schon. Also ich finde auch in vielen Stellen ist sehr deutlich sichtbar, wenn es Greenscreen ist, teilweise laufen Figuren eben auf den Hintergrund zu und man merkt, dass die Figur und dieser Hintergrund, dass die nicht im selben Raum logischerweise sind. Also man versucht es dann halbwegs durch die Beleuchtung, aber die Figuren sind oft stärker oder greller beleuchtet, als der Hintergrund es eigentlich möglich macht. Und ja, man könnte stellenweise dafür argumentieren, dass das vielleicht Absicht ist, dass das Ganze so ein bisschen wirken soll wie ein Theaterstück, aber es passt halt nicht gut ins Setting dann, selbst wenn es Absicht war. Also die Welt wirkt leider nicht sehr echt und nicht sehr lebendig in dieser Netflix-Version. Und das war halt einer der größten Pluspunkte an dem Original, dass die Serie und diese Welt, in der sie spielt, dass sich das alles wirklich gelebt anfühlt und lebendig. Und dass man deswegen auch an manchen Stellen gar keine komplexe Story erzählen muss, sondern diese Welt für sich schon was erzählt. Und das tut diese Netflix-Adaption leider gar nicht. An anderen Stellen will man aber doch ganz, ganz nah dran sein am Anime. Und man merkt schon, dass die Leute, die diese Serie gemacht haben, die haben diese Serie geguckt, das Original und auch den Film. Die haben das alles sich 50 Mal angeguckt und deswegen auch ganz viele Easter Eggs eingebaut. Und dann sind auch viele Stellen wirklich 1:1 kopiert, also wirklich komplett. Ich habe ja schon gesagt, dass die Musik wiederverwendet wurde, aber nicht nur die Musik, auch die Bilder, die Inszenierung, ganze Dialoge, komplette Szenenabläufe. Es wird sicher in den nächsten Wochen lustige YouTube-Videos geben, wo Leute einfach Sachen direkt nebeneinander stellen und die wirklich 1:1 gleich sind. Und ich kann den Drang verstehen, weil man ja auch ein bisschen die Sorge hat, wenn man sich zu sehr von dem Stil entfernt, dann verprellt es die Leute vielleicht auch. Wenn überhaupt, hätte man halt einen Mittelweg finden müssen. Man kann ja eine Hommage machen und zum Beispiel sagen, eben die Musik nimmt man schon wieder, da verstehe ich es absolut, weil das wäre für mich auch die größte Hürde. Wie soll man diese Musik ja ersetzen durch eine andere? Da kann man eigentlich nur verlieren, wenn etwas so gut geworden ist. Aber man hätte dann zumindest visuell ein paar Sachen neu interpretieren können. Also jetzt mal ein offensichtliches Beispiel, wo man es ja getan hat, ist ja mit dem Casting. Also alle Main-Figuren, alle Hauptfiguren im Anime sind halt weiß oder ja asiatisch, wenn dann. Also aber eindeutig heller Hautton. Und Jet Black ist aber jetzt in der Live-Action-Verfilmung ist Afroamerikaner, ist schwarz. Und das passt auch gut. Es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, irgendwie war das für die Figur super wichtig, welche Ethnie sie hatte. Nee, ist völlig egal. Also es passt eigentlich in die Story sogar besser rein, dass mehr gemischt ist, weil ja auch die Menschheit völlig zerstreut ist und durchgemischt ist. Und das ist ja bei uns auch schon so, aber das passt natürlich in das Science-Fiction-Setting und in dieser Welt von Cowboy Bebop erst recht. Also hier hat man ja dann sich dann doch getraut, von etwas wegzugehen und ja, ein bisschen offener zu sein, wie man diese Welt interpretiert. Aber halt, das zieht sich leider eben nicht durch die Welt selbst, sondern an ganz vielen Stellen will man dann doch eigentlich nur kopieren und will genau das Gleiche machen, aber man macht es dann nicht mit der nötigen Liebe zum Detail. Also ein Beispiel, was ich mir zum Beispiel aufgeschrieben habe, war, ich glaube, es ist gleich die erste oder zweite Folge, da gibt es einen Fall, den gibt es genauso auch im Anime. Also die Kopfgeldjägerfälle sind fast alle komplett aus dem Anime so kopiert und kriegen dann so einen leichten Twist oder werden ein bisschen abgeändert. Und ein Beispiel ganz am Anfang ist ein Fall, da gibt es einen Typen mit seiner Freundin, der will Drogen verkaufen. Das ist so eine Kanüle und man spritzt sich da roten Saft ins Auge und dadurch ist man halt total high und total übermotiviert. Und im Anime war das halt super nochmal visualisiert, dass diese Person alles nicht nur in Rot sieht, sondern in Slow Motion. Gefühlt ist alles um ihn stark verlangsamt, sogar der Sound. Also der schwebt dann, glaube ich, wirklich komplett auf Wolke 7. Und das hat man in der Serie versucht zu kopieren, aber halt auch wieder nur so, ja, so halbgar. Also es ist halt wieder das Problem da, dass man sieht dann plötzlich auch den POV, also die Sicht des Drogendealers, wie er Bloody Eye heißt, glaube ich, das Zeug. Und diese Droge nimmt er einmal selber ein, um eben einem potenziellen Käufer zu zeigen, dass das Zeug nicht verschnitten ist, dass es gut funktioniert. Und das macht er auch im Anime. Und im Anime ist dann halt alles ab dann visuell ganz weird animiert. Also seine Sicht generell ist dann wirklich mit so einer Fisheye-Lens dargestellt. Also das ganze Bild ist sehr verzogen und verzerrt. Alles ist in Slow Motion. Ja, und im Netflix-Anime hat man sich gesagt, das wollen wir eigentlich schon auch machen, dass wir jetzt diese Szene 1:1 darstellen. Also wir lassen ihn auch die Droge nehmen und dann zeigen wir, wie das aus seiner Sicht aussieht. Ja gut, wir legen halt einfach einen roten Filter übers Bild und es ist auch nicht Slow Motion oder irgendwas, sondern ja, das passt dann schon so. Und das ist das, was ich meine. Es wird teilweise kopiert, aber dann halt schlampig. Und das ist halt dann doppelt frustrierend, dass man zum einen keine eigene Idee mit einbringt, sondern die alte versucht wieder aufzuwärmen, aber eben, sie halt nur versucht wieder aufzuwärmen in der Mikrowelle und das nicht ausreichend genug und das Ganze ist dann an manchen Stellen kalt und an anderen Stellen zu heiß und das ist, ja, das passt halt dann einfach nicht mehr gut. Und das ist halt sehr schade und das ist halt an vielen Stellen so, also auch die Musik wird aber dann nicht unbedingt in den Szenen verwendet, wo sie ursprünglich verwendet wurde, sondern sie wird einfach so komplett beliebig in den Hintergrund gepresst. Teilweise sind es Musiktracks, wo ich halt aus der Serie weiß, ah, okay, das war ein Song, der war an einer ganz bestimmten Stelle, der hat ganz viel Stimmung transportiert. Und hier in der neuen Version läuft der einfach im Hintergrund, während sich Leute drüber unterhalten. Einfach nur, weil, hey, hier ist die Musik von Yoko Kanno, findet ihr das nicht toll? Das wirkt halt nicht liebevoll. Also wie es eigentlich wirkt, und das ist eigentlich der härteste Diss, den ich eigentlich für sowas haben kann, ist, die Serie wirkt an vielen Stellen, was ihren Produktionsgrad angeht, auch was die Sets angeht und die Verwendung von Musik und ja, das Wiederbeleben alter Storylines, wirkt die Serie, die neue von Netflix, an vielen Stellen leider wie sehr teure Fanfiction. Also man sieht, hier ist schon Geld da, aber es wird leider an den falschen Stellen fokussiert oder es ist dann doch auch nicht genug da. Aber man will doch immer wieder den Zuschauer so mit dem Ellbogen so in die Seite boxen und sagen, hä, kennst du das, kennst du das? Und ihr wisst ja, ich bin da an sich allergisch, wenn man Nostalgie nur aus Nostalgiegründen betreibt. Das bringt für mich nichts. Und das ist natürlich bei so einem Remake erst recht die Frage. Wieso existiert dieses Remake? Was wollt ihr machen? Und habt ihr überhaupt was Neues auch noch zu sagen? Oder wollt ihr einfach nur 1:1 das Alte erzählen? Und wenn ihr das schon macht, das alle Alte 1:1 zu erzählen, dann muss euch klar sein, dass ihr umso härter daran gemessen werdet. Und wenn ihr dann nicht gut kopiert, dann habt ihr ja nur verloren. Deswegen am besten gar nicht versuchen, zu sehr zu kopieren, sondern versucht, was Neues mit reinzubringen, an dem man euch dann messen kann. Ja, und ein weiterer sehr großer Punkt, den ich kritisieren muss, der auch wirklich sehr, sehr schade ist, in der Originalserie, im Anime, war das eben so, wie ich schon erwähnt habe, dass das Worldbuilding, dass der Hintergrund der Figuren, das alles wurde oft eher passiv erzählt. Es wird auch nur angeschnitten. Selbst wenn man die ganze Serie durchgeguckt hat, gibt es viele Stellen, die im Anime nie komplett definiert werden. Und das gilt auch für den Hintergrund der Figuren, wo sie herkommen, was sie beschäftigt. Das wird dann in einzelnen Punkten angesetzt. Es gibt so, ja, wie so Bullet Points, die wir als Zuschauer bekommen, aber dazwischen sind Lücken und die werden dann teilweise visuell irgendwie angereichert. Aber wir als Zuschauer können uns an manchen Stellen einfach überlegen, ja, wie war das dann wahrscheinlich? Oder können halt ein bisschen was darauf projizieren und können uns vielleicht auch deswegen in die Geschichte dann mit einfügen, weil wir eben uns selbst mit in die Geschichte hineininterpretieren und uns überlegen, was könnte denn dazu geführt haben, dass die Figur XY so und so sich verhält. Und das wirft man halt in der Netflix-Version auch komplett über Bord. Alles wird komplett durchdekliniert und erzählt. Jede Hintergrundgeschichte, die die Figuren haben, wird komplett von A bis Z rechnerisch aufgelistet. Und das fällt vor allem natürlich auf mit der Geschichte, die auch die ganze Anime-Serie dann am Ende sehr definiert, ist die Hintergrundgeschichte von Spike. Also seine Hintergrundstory ist halt eine sehr tragische und melancholische und auch dramatische. Aber diese Hintergrundgeschichte wird eben nur in einzelnen Punkten angedeutet und erzählt. Um ein Beispiel zu nennen, ohne dass man spoilern muss, im Anime ist zum Beispiel immer der Abspann in jeder Folge gleich und wir sehen im Abspann immer Bilder, die aus der Vergangenheit von Spike bestehen. Und die werden nie erklärt, diese Bilder, sondern wir haben nur diese Bilder im Abspann, sehen die und können uns nach und nach vielleicht versuchen zu erschließen, was die zeigen sollen und was die uns vermitteln sollen, aufgrund dessen, was dann in der Handlung innerhalb der Folge tatsächlich irgendwann passiert. Aber es wird nie 100% bestätigt, sondern wir können so ein bisschen uns, ja, wie so Brotkrumen, wir können das Puzzle im Groben zusammenlegen, uns fehlen auf jeden Fall Teile, aber wir erkennen das Motiv. Und das ist in der Serie halt in der Netflix-Version gar nicht. Es gibt dann eine ganze Folge, ohne zu sagen, was darin passiert, und diese ganze Folge ist nur ein Rückblick. Was in seinem Leben los war, komplett, es raubt der Serie jedes Mysterium, jede Interpretation und dadurch macht es auch die Figuren platter, denn die Geschichte in der Originalserie muss auch nicht unbedingt super komplex gewesen sein, aber sie wird halt auch nur angedeutet. Und dadurch wird sie für uns als Zuschauer komplexer, weil wir dann interpretieren, was könnte alles dahinter stecken und so. Aber wenn man es komplett platt auserzählt und sich nicht was wirklich Gutes überlegt, sondern auch nur aufgrund der Brotkrumen, die ursprünglich mal da waren, versucht, das Ganze zu erzählen, dann ist da nicht so viel. Ja, man traut wahrscheinlich dem Zuschauer nicht zu, wie damals bei dem Anime, dass er selber interpretiert und dass er selber versucht, sich Dinge zu erschließen, sondern man will hier wirklich ganz sicher gehen, dass wir alle verstanden haben, wer ist Spike und wer ist sein Gegenspieler und warum ist das sein Gegenspieler etc. pp. Und das ist leider wirklich, wirklich schlechte Soap-Opera an den Stellen. Und damit komme ich auch zu einem Aspekt, den ich vorher ein bisschen ausgeklammert habe. Ich habe ja extra gesagt, dass die Hauptbesetzung für mich echt in Ordnung geht, der Main-Cast, aber die Nebendarsteller für mich ein Problem sind und habe das vorher nicht näher erklärt. Und dazu muss ich letzten Endes auch zum Spoiler-Teil kommen. Ich kann aber allgemein noch zu den Nebendarstellern sagen, ganz grundsätzlich, unabhängig jetzt davon, wie wichtig die Nebendarsteller sind und wie viel Raum sie in der Story einnehmen, es gibt ja auch Nebendarsteller, also Nebenfiguren, die kommen nur für eine Folge vor. Was fast alle Nebenfiguren eint, ist, sie spielen alle vollkommen überdreht. Ich weiß nicht, ob das die Idee der Regie war, ob es auch nur am Dialog liegt oder ob es teilweise auch wirklich schlechte Schauspieler sind. Man hat hier scheinbar, haben hier alle Seiten das so verstanden, hey, das war mal ein Anime. Anime, da sind die Figuren meist ein bisschen überdrehter, sie sind ja larger than life, sie sind halt nicht ganz in unserer Welt verhaftet, sondern dadurch, dass es gezeichnete Bilder sind, reagieren Leute ein bisschen extremer in ihrer emotionalen Haltung. Und lass das mal einfach 1:1 auf Schauspieler übertragen. Und das funktioniert halt einfach nicht. Also, um es ganz simpel zu sagen, die Schauspieler spielen eben völlig extrem und spielen fast wie, als würden sie auf einer Theaterbühne stehen und man guckt aus 30 Metern Entfernung zu. So wird hier geschauspielert von den Nebenfiguren. Und das ist wirklich, es ist cringy an vielen Stellen, es ist unangenehm. Und das gilt eben sowohl für die Figuren, die teilweise nur eine Folge vorkommen, aber es gilt auch für die Nebenfiguren, die eben sich durch die ganze Serie ziehen. Also alle abseits des Maincasts scheinen andere Regieanweisungen bekommen zu haben. Es passt wirklich nicht zusammen an ganz vielen Stellen. Während ein Spike, also John Cho, eigentlich das alles relativ nüchtern und reduziert rüberbringt, aber er dann mit Leuten interagiert, die ja riesige Grimassen ziehen und ja eben dramatische Gesten die ganze Zeit machen, wo man sich denkt, hä, aus welchem Universum bist denn du gekommen? Das passt einfach nicht gut hier zusammen. Im Anime ist das teilweise nämlich auch so. Manche Figuren im Anime sind auch totale Klischees und Karikaturen einfach nur. Aber es ist halt gezeichnet. Es wirkt halt anders, weil man eben, weil daher auch der Humor teilweise im Anime kommt, dass die Figuren so absurd sind. Und wie ich ja schon gesagt habe, der Anime, dadurch, dass er so viele Folgen hat, probiert sich halt auch aus. Da gibt es einzelne Folgen, die passen überhaupt nicht zu anderen Folgen. Und auch nicht im Anime sind alle Folgen perfekt. Manche beißen sich tatsächlich zu sehr mit dem Rest. Aber es ist halt eine andere Menge da. Und hier hat man aber gesagt, okay, wir machen nicht einzelne Folgen, die sich weird anfühlen, sondern in jeder Folge sind die Figuren komplett lächerlich und überdreht. Und das ziehen wir einfach durch. Und es fügt sich halt an manchen Stellen wirklich gar nicht zusammen. Und ja, für den Rest muss ich jetzt eigentlich in den Spoiler-Teil gehen. Ich glaube, als abschließendes Feedback kann man sagen, ich bin nicht besonders begeistert von der Netflix-Version. Es war auch unwahrscheinlich, dass sie super toll wird. Aber ja, also dass man so sehr an die Wand fährt, ist dann schon nochmal beachtlich. Und ich habe den Eindruck, man spekuliert darauf, da jetzt mehrere Staffeln draus zu machen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich das weitergucke. Also, dann wäre es wirklich so ein bisschen dieses, ja, dieses morbide Interesse, so wie man halt, keine Ahnung, an der Unfallstelle vorbeifährt und dann doch nicht anders kann, als kurz hinzugucken. Ich glaube, so ist es dann im Grunde mit dieser Netflix-Version von Cowboy Bebop, wenn ich das weiterschaue, dann nur aus dem Grund, um da zu sitzen und mir zu denken, okay, wie sehr verkacken sie es? Zeig mir, wie sehr wird das jetzt in die Hose gehen? Also das ist dann schon eher Schadenfreude irgendwo ein Stück weit wahrscheinlich, wenn ich das weitergucke. Aber ihr braucht nicht erwarten, dass ich das hier weiter thematisiere, weil also da müsste sich die Serie um 180 Grad drehen und das so viel besser machen. Und letzten Endes glaube ich nicht, dass es möglich gewesen wäre, weil wie oft mit Remakes, Remake-Sachen, die Probleme hatten. Macht etwas neu, wo ihr sagt, hey, hier war Potenzial, aber wir haben es nicht ganz ausgeschöpft oder das wird aus heutiger Sicht, könnte das viel besser nochmal funktionieren oder wirken. Solche Sachen sollten geremaked werden, da bin ich dann dabei. Aber nehmt nicht Sachen, die eigentlich schon total geliebt werden und total abgefeiert werden und ihr glaubt, da können wir schon nochmal neu ansetzen. Das spricht leider generell einfach auch für die Ideenarmut an sich in unserer Zeit, dass alles ja immer nur nochmal aufgewärmt wird und aufgewärmt wird. Also man sieht es mit Star Wars ganz deutlich natürlich, wo einfach ein Film nach dem anderen rausgedroschen wird, eine Serie jetzt nach der anderen produziert wird, wo man keine neuen Sachen sich ausdenkt, sondern sagt, okay, wir nehmen die alten Sachen und müssen da nochmal was Neues, wir müssen das nochmal aufwärmen, weil das funktioniert, die Leute wollen das auch nochmal sehen. Und das ist wirklich ein Armutszeugnis an sich für unsere Kreativbranche aktuell, aber vor allem natürlich auch für den Zuschauer, denn das Ganze wird natürlich nur gemacht, weil die Leute es auch gucken. So, wenn es keiner guckt, dann wird es auch niemand, dann wird es auch nicht weiter produziert. Das ist jetzt hier die große Frage, wie erfolgreich wird Cowboy Bebop von Netflix bemessen werden? Da hüllt man sich ja immer in Schweigen, wie viele Klickzahlen das Ganze hat, wie viel die Leute gucken. Ich kann mir, also aus meiner Sicht heraus, kann ich mir nicht vorstellen, dass es fortgesetzt wird. Aber vielleicht gibt es Leute, die das verklären und sagen, ja, ich will einfach nochmal unbedingt in die Welt von Cowboy Bebop. Vielleicht gibt es auch viele neue Zuschauer, die gar nicht die Vorbelastung durch den Anime haben und aus irgendeinem Grund finden, dass das eine gute Serie ist, weil das auch mal ganz klar an der Stelle gesagt, diese Serie ist auch unabhängig vom Anime nicht gut. Also die Kritikpunkte, die ich jetzt gleich bringen werde, die im Spoiler-Teil sind, die richten sich ganz allgemein daran, wie diese Serie inszeniert ist. Also ich habe es ja mit den Schauspielern schon angedeutet. Die Leute spielen einfach teilweise nicht gut, die Dialoge sind extrem platt und eben das Ganze sieht dann auch noch auf einer visuellen Ebene an vielen Stellen richtig billig aus, wenn es nicht gerade die großen epischen Aufnahmen sind von Raumschiffen. Alles andere wirkt halt wirklich, ja, eben wie teure Fanfiction, wie schon gesagt. Also da hat man dann lieber zwei Filter übers Bild gepackt, als ein bisschen mehr in die Ausstattung wirklich zu investieren oder in die Dialoge nochmal neu zu schreiben. Und dementsprechend, ja, ist das leider ein großer Reinfall. Und jetzt im Spoiler-Teil werde ich noch kurz erzählen, was für mich auch ein sehr, sehr großer Kritikpunkt ist, was gewisse Nebenfiguren angeht. Allen voran der Gegenspieler von, der primäre Gegenspieler von Spike. Spoiler Warning. ich mache ja auch immer eine kurze Pause, wenn dieser Spoiler-Cut kommt, einfach weil ich dann auf der Tonaufnahme schön sehe, wo eine leere Stelle ist, wo ich nicht konstant geredet habe. Und manchmal tut es auch gut, weil man dann ein bisschen wieder die Stimme beruhigt, vielleicht nicht mehr ganz so schnell spricht, aber wahrscheinlich eskaliert es gleich wieder richtig gut. Denn im Spoiler-Bereich muss ich natürlich ganz klar einen Teil ansprechen, der, ja, ich bin fast zwiegespaltener Meinung, was diesen Teil angeht, denn einerseits ist es der Teil, an dem man sich am meisten getraut hat im Netflix-Reboot. Man hat gesagt, okay, wir erzählen hier die Geschichte anders als in der Serie früher. Wir ändern hier wirklich was, was ja eigentlich potenziell gut ist, weil man sich dann traut, was Neues hinzuzufügen, also in einem Universum, das schon besteht, neue Akzente zu setzen. Gleichzeitig ist das Problem aber, dass diese neuen Akzente nicht gut vorbereitet werden und auch dann sehr unschön, ja, ausgeführt werden. Und natürlich rede ich vom großen Gegenspieler von Spike, von Vicious. Vicious ist eine Figur, die im Anime sehr wenig Raum hat. Im Anime gibt es eben 26 Folgen und lasst mich jetzt nicht lügen, ich rechne jetzt nochmal kurz nach. Ich glaube, Vicious kommt in 5 davon vor. Ich glaube, es sind 5. Und das ist nicht viel. Also Vicious ist auch, ich meine, der Name sagt es schon, der Charakter heißt bösartig. So, und das ist alles, was er ist. Er ist im Anime keine komplexe Figur. Und dann, das greift auch super damit rein, was ich vorher erzählt habe, dass die Backstory von Cowboy Bebop, von, vor allem von Spike, wird im Anime immer nur angedeutet. Es wird uns nie genau erzählt, was damals passiert ist. Es wird angedeutet, dass er irgendeine Frau geliebt hat, Julia, und dass er mit ihr aus dem Verbrechersyndikat der Rote Drache, wo er gearbeitet hat, da wollte er eben aussteigen. Und irgendwie steht aber Julia zwischen ihm und Vicious. Scheinbar war das so eine Art Dreiecksbeziehung. Und das ist ja auch ein super Klischee eigentlich. Und es bleibt aber in der Originalserie nicht so klischeehaft und so platt, weil es eben nur angedeutet wird, weil uns eben nicht die Geschichte komplett von A bis Z erzählt wird, sondern wir selber so das interpretieren müssen. Das Ganze bekommt nur ein paar sehr stimmungsvolle Bilder und eben im Abspann immer diese Standbilder, wo wir eben uns zusammenreimen können. Was hat Vicious und Spike auseinandergebracht? In einem winzigen Rückblick sehen wir eben auch, dass Vicious und Spike früher auch Freunde waren, als sie zusammen beim Roten Drachen gearbeitet haben. Scheinbar ist also das Ganze durch Julia entzweit worden. Also an sich eine sehr klassische, fast Shakespeare-artige Erzählung. Aber innerhalb der Story dann, wenn wir Vicious erleben, hat Vicious keinen Charakter. Vicious ist das, was sein Name ist. Er ist bösartig, er ist eiskalt. Und einem ist klar, wenn diese Figur auftaucht, dann wird es richtig gefährlich und potenziell sterben Leute. Und auch unsere Hauptfiguren sind nicht sicher und könnten jederzeit draufgehen. Und das ist, was er sein soll. Und was er auch, wie er auch super funktioniert in der Originalserie. Er ist einfach nur der ultimative Antagonist. Und uns ist klar, wenn Vicious in einer Folge vorkommt, dann wissen wir, okay, jetzt wird es richtig ernst, jetzt ist auch der ganze Spaß weg. Und jetzt könnte es sein, dass halt irgendwas richtig, richtig schief geht. Und man hat sich halt in der Netflix-Adaption gedacht, hey, wir würden da gerne mehr draus machen. Und das hat man sich dann auch gedacht für die ganze Story, die um Vicious und Spike herum entsteht. Und das betrifft natürlich vor allem Julia. Diese, auch wieder femme fatale, diese Frau, die Spike letzten Endes zum Verhängnis wird, die einzige Frau, die er je geliebt hat scheinbar. Und ich kann verstehen den Drang zu sagen, hey, die muss auch irgendwie komplexer werden. Die ist im Anime wirklich, die kommt im Anime in 2 Folgen vor, also so, dass sie zumindest auch mal was sagen darf. Das ist ja nicht viel, das ist ja noch kein Charakter. Sie ist wirklich an der Stelle nur die femme fatale, die blonde, schöne Frau, wo wir nie wissen, okay, das ist einfach so, Spike liebt sie halt, wir wissen nicht warum, wir wissen nicht, wie diese Beziehung entstanden ist. Das alles bleibt unserem Interpretationsspielraum überlassen und das war's. Und das ist im Anime in Ordnung, weil es eben angedeutet wird. Und hier diese Art, wie man versucht, das neu zu definieren, ist halt leider wirklich wie aus einer Telenovela. Also wir haben ja in jeder Folge jetzt plötzlich, haben wir ja immer Schnitte zu Vicious und zu Julia. Es ist ja wirklich die zweite Erzählebene, ist ja, was da im Syndikat abläuft und Julia lebt noch. Das war für mich von Anfang an komisch. Ah, okay, das wird von Anfang an etabliert, dass Julia noch lebt und Julia lebt auch immer noch bei Vicious. Ist mit ihm irgendwie immer noch in einer Partnerschaft. Okay, das ist schon mal ganz anders, als es in der Serie war. Und auch, also das kann man in der Serie auch nicht anders interpretieren. Julia ist eindeutig nicht mehr bei Vicious und das ist eindeutig alles auseinandergegangen. Okay, das ist eine starke Veränderung zu dem, was die Vorlage gemacht hat. Jetzt hoffe ich halt, dass sie dafür sich viel Zeit nehmen und das ordentlich erzählen und etablieren. Und dann kann man ja auch sagen, dass dieses Cowboy Bebop für Netflix, dass es wie eine parallele Dimension ist, wo alles ein bisschen anders gelaufen ist. Wäre für mich völlig in Ordnung. Wäre dann vielleicht nicht super toll oder sowas. Also wäre jetzt vielleicht nicht, man könnte es dann auch irgendwann gar nicht mehr vergleichen mit der Vorlage. Und dann fragt man sich immer, wieso dann überhaupt ein Remake? Wieso macht denn dann nicht einfach eine neue Geschichte und gibt den Leuten auch neue Namen? Dann sieht man auch den Sinn von einem Reboot natürlich irgendwann gar nicht mehr. Aber okay, du im Zweifelsfall lieber so. Aber was sie halt nicht tun, ist, sich genau dafür diese Zeit zu nehmen. Vicious kriegt eine Background-Story, die so überladen ist. Also plötzlich ist er der Sohn einer der Syndikatsbosse und es gibt große Erwartungen an ihn und er liebt Julia. Und hier in dieser Netflix-Version gibt man dann diesen beiden Figuren plötzlich mehr Raum, aber nicht mehr Inhalt. Also die Dialoge sind wirklich grauenhaft. Es ist wirklich einfach nur aus einer Telenovela heraus. Letzten Endes ist auch das ganze Design der Figuren, also Vicious, man will unbedingt dabei bleiben, wie er im Anime aussieht, mit seinen wirklich klischeehaften Anime-Haaren und seiner ganzen Art, wie er auftritt, ist er im Anime eh völlig überzogen. Aber das funktioniert, weil er halt auch nur 5 Folgen vorkommt und eben auch nur dieser ganz klassische schwarz-weiß gesehene Antagonist ist. So, er ist kein komplexer Charakter. Aber hier halt schon, hier kommt er halt in jeder Folge vor, aber wir haben dann trotzdem halt jemanden vor uns, der völlig überdreht ist. Auch der Schauspieler Alex Hassel, der hat auch alles Mögliche schon gemacht, war auch in The Boys, Suburbicon von George Clooney, ist jetzt auch in einem Film, den ich sehr gerne sehen will, The Tragedy of Macbeth von den Coen-Brüdern. Da scheint er auch scheinbar ein sehr guter Schauspieler zu sein. Hier hat er sich scheinbar entschieden, oder auch die Regie mit ihm zusammen, dass er Vicious eben, ja, genauso spielt, wie sein Name ist, obwohl aber seine Figur mehr Raum bekommt. Also das funktioniert dann auch nicht mehr. Er zieht die ganze Zeit nur irgendwelche Grimassen, reißt die Augen auf. Also er spielt es völlig übertrieben. Und sobald er natürlich auf Spike trifft oder halt auch in dieser Rückblende, passt das halt alles gar nicht mehr zusammen. Und man denkt sich plötzlich, hey, ihr stammt irgendwie aus zwei völlig verschiedenen Welten. Ja, es ist für mich ein riesiges Fragezeichen, wieso man das Ganze so inszeniert hat. Und eben auch Julia, diese Figur soll mehr Raum bekommen. Auch ihre Background-Story wird natürlich komplett verändert. Hier nimmt man Julia diese Komplexität. In der Netflix-Version ist es halt so, dass Julia einfach nur das dumme Blondchen ist, was nicht wusste, worauf es sich einlässt, und dann gerät es halt unter die Räder. Und im Anime kann man immerhin zumindest erahnen, dass Julia schon wusste, was sie da macht und ihr schon klar ist, mit was für Leuten sie sich da eingelassen hat. Und ich muss leider an der Stelle auch sagen, dass auch die Darstellerin Elena Satin, die spielt die Julia, ich kenne die gar nicht, aber ich finde sie schauspielerisch wirklich unterirdisch in dieser Serie. Also sie spielt es eben, wie gesagt, wirklich wie in einer Telenovela. Es hilft eben auch nicht, dass Vicious, also der Alex Hassel, dass der das auch so spielt, dass die beiden immer wirken wie aus einer anderen Serie. Und ja, also das ist wirklich schrecklich, dass man hier versucht hat, was Neues zu machen und wirklich katastrophal daran scheitert, indem man sich eben nicht traut, das Ganze wirklich neu zu denken, weil dann müsste man dem Ganzen halt ein Setup geben. Dann hätte man halt von Folge 1 an, wenn man überlegt, wir verbringen ja auch 10 Folgen oder eher, ja, doch 10 eigentlich schon. In allen 10 Folgen verbringen wir Zeit mit Vicious und Julia und man könnte natürlich eine ganz neue Geschichte erzählen, eine ganz neue Dynamik. Denn vor allem, das Ganze hat ja diesen riesen Twist am Ende, dass Julia gar nicht eben die femme fatale ist, die eben unter die Räder gerät, sondern am Ende, ja, ist sie durch diese ganze, durch diesen Kontakt zum Syndikat und zu Spike und Vicious, ist sie selber jetzt ja, völlig verroht und sie selber wird jetzt der Kopf des Syndikats. Und an sich denke ich mir, hey, voll nett, wenn ihr was Neues macht, und man könnte sicher immer noch darauf aufbauen, dass die Liebe von Spike deswegen, ja, zerstört ist, weil sie nicht mehr die Frau ist, die er mal geliebt hat, sondern sie sich völlig verändert hat. Das wäre ja ein interessanter neuer Punkt in dieser Dynamik gewesen, aber dann müsst ihr euch dafür ein bisschen Zeit nehmen. Ihr könnt nicht einfach von heute auf morgen sagen, jetzt ist es so. Also wir 9 Folgen lang bekommen wir das überhaupt nicht etabliert, dass Julia sich verändert, dass sie ja eben in irgendeiner Form vielleicht selber jetzt hier gefährlich wird. Das wird eigentlich nicht wirklich aufgesetzt und einfach in den letzten 15 Minuten der Serie entscheidet man plötzlich, okay, Julia macht jetzt hier einen Double Cross und sagt sich von beiden Männern los und den einen, zu dem sie, den sie angeblich liebt, den schießt sie und den anderen hält sie sich als Sklaven, und das wirkt halt so völlig unmotiviert und völlig aus nichts heraus, wo man sagt, okay, das ist einfach dieser Figur vorher nicht angelegt worden, dann musst du dir dafür halt Zeit nehmen. Aber wenn du die ganze Zeit nur das auf den Nostalgiefaktor rausspielst, also Vicious ist böse und Vicious ist die ganze Zeit der Hauptantagonist und die ganze Zeit verbringen wir eigentlich mehr Zeit mit ihm, dann am Ende zu sagen, jetzt drehen wir es aber komplett um und Vicious wird zum Opfer im Grunde und Julia übernimmt die Kontrolle, dann musst du wenigstens irgendwo das ein bisschen in den Charakteren anlegen und nicht einfach nur einen Twist machen, damit du einen Twist hast. Das ist leider wirklich sehr, sehr platt. Und ja, also wie gesagt, die Inszenierung dieser beiden Figuren ist ein Riesenproblem. Vicious sieht halt auch wirklich aus wie ein Cosplayer im Grunde. Also, und zwar nicht mal einer für Cowboy Bebop, sondern als wenn er Daenerys Targaryens Bruder spielen würde. So sieht er aus. Also es ist ganz schrecklich billig auch, wie sie ihn da inszenieren. Ich weiß nicht, ob die Perücke schlecht ist oder ob sie seine Haare einfach sehr billig gefärbt haben. Es wirkt alles wirklich sehr, sehr stumpf. Und ja, letzten Endes eben dieser Plot-Twist funktioniert für mich nicht wirklich. Und dann dachte ich mir so, okay, das war echt ein Reinfall. Die Serie ist nicht wirklich gut, hat nicht wirklich gut funktioniert. Und am Ende schaffen sie es wirklich in dem letzten Moment der Serie, nehmen sie sogar noch einen Pluspunkt, den ich ihnen die ganze Zeit gegeben habe, den ich ihnen jetzt auch die ganze Zeit im spoilerfreien Teil zugestanden habe. Selbst diesen Teil negieren sie noch, weil ich ja zumindest dachte, hey, ihr seid zumindest so konsequent und versteht, dass ihr jetzt hier eine Adaption macht und dass man manche Sachen nicht adaptieren kann. Manche Dinge sind halt Anime und die muss man übersetzen oder verändern oder auch vielleicht weglassen für so eine Live-Action-Version, weil es sonst nicht funktioniert. Und das war ja genau der Aspekt mit Ed, mit dem vierten Bebop-Charakter, mit dem vierten Crewmitglied, wo ich dachte, hey, das ist gut, dass ihr den rauslasst, weil der funktioniert nicht im echten Leben. Und diese letzte Szene, also wirklich diese, damit, das soll der Knaller sein, mit dem man diese Staffel beendet, ist dann, dass Ed doch auftaucht und Ed halt wirklich, also es tut mir leid, nichts gegen diese Schauspielerin, aber Ed ist halt, also das ist das schlechteste Kostüm, was ich je gesehen habe. Das ist wirklich ein Cosplayer. Also ich habe wirklich das Gefühl, oh shit, jetzt haben sie einfach irgendwen von der Comic-Con, haben sie geholt und gesagt, hey, du hast doch da eine ganz lustige Brille gebastelt, wir setzen dir eine rote Perücke auf und wie wär's, hast du Bock für eine Minute mitzuspielen? Also das Cringe-Gefühl, das sich bei mir in dieser allerletzten Einstellung etabliert hat, das habe ich schon lange nicht mehr so stark empfunden. Das war wirklich, wirklich unangenehm. Und ja, dementsprechend jetzt auch nochmal für alle, die den Spoiler-Teil gehört haben, unterm Strich kann ich auf gar keinen Fall dieses Netflix-Reboot jetzt empfehlen. Das bisschen, was sie an neuen Impulsen mit reinbringen, ist eben dieser Vicious Julia-Twist, dass da eben mehr Background-Story ist und dass sich diese Story auch verändert im Gegensatz zu dem, was wir im Anime sehen. Und leider ist da aber halt nicht viel Fleisch am Knochen. Es gibt nicht viel, was man hier entdecken kann. Und das bisschen, was da ist, ist extrem platt und ja, melodramatisch inszeniert. Und ich kann an der Stelle nur ganz klar sagen, wenn jetzt jemand das hier zu Ende gehört hat, ich habe es ja bewusst vermieden zu erzählen, wie der Anime ausgeht und was da so wirklich die Story ist, wie das am Ende alles zusammenkommt. Wenn ihr auch nur ansatzweise Lust habt auf Cowboy Bebop an sich und euch denkt, hey, das klingt eigentlich schon nach einer interessanten Mischung, dieses Science-Fiction-Setting mit Jazz und Blues und Western und das alles kommt irgendwie zusammen. Es ist eine tolle Serie, ich habe sie gerade noch mal komplett geguckt. Es ist nicht jede Folge heilig und es gibt auch ein, zwei Folgen, die vielleicht heute nicht mehr so gut funktionieren oder auch Folgen, die vielleicht nie jetzt so mega toll waren. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, alle 26 Folgen sind Meisterwerke. Aber insgesamt ist es eine ganz eigene Welt und erzählt was ganz, ja, Sonderbares auch an vielen Stellen. Etwas, was man schlecht mit anderen Sachen vergleichen kann. Und das allein macht einfach schon sehr viel Spaß, dass man wirklich das Gefühl hat, ich gucke hier was, das habe ich so noch nie gesehen. Und das, finde ich, funktioniert für mich bis heute sowohl mit der Serie von 98 als auch mit dem Kinofilm, den man 3 Jahre später nachgereicht hat. Das alles funktioniert sehr, sehr gut. Nicht zuletzt natürlich auch wegen der Musik, die wirklich, wirklich phänomenal ist. Und ja, guckt euch den Anime an. Es ist wahrscheinlich eine bisschen lange Folge geworden, um am Ende eigentlich nur darauf hinauszulaufen. Natürlich war das Reboot nicht gut und guckt euch einfach das Original an. Ist wahrscheinlich eine sehr simple Message. Aber ich wollte mir diese Zeit trotzdem nehmen. Und danke alle, die sich jetzt diese ja doch überlange Folge mal wieder angehört haben. Ich hätte selber nicht gedacht, dass es so eskaliert. Aber ein paar Sachen wollte ich dann doch sehr konkret benennen, um klarzumachen, was hier so katastrophal schiefläuft in diesem Reboot. Und ja, ich bin auf jeden Fall nicht mehr am Start, wenn Netflix jetzt beschließt, das weiter fortzuführen. Oder eben ansonsten aus einer sehr unschönen Hate-Watcher-Perspektive, dass ich mich einfach nur ab und an darüber ärgern will, wie sehr sie es verkackt haben. Das war's vom Top of the Podcast. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.